Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute über die Liebe zum Leben. Erich Fromm in einer langen Nacht. Eine Sendung von Hans-Jürgen Schulz. Leben ist immer während des Geborenwerden. Hört die Geburt auf, hört das Leben auf. Tragisch ist, dass viele sterben, ehe sie geboren werden. Erich Fromm hat das gesagt. Wieder und wieder. So und mit anderen Worten. Erich Fromm, Psychoanalytiker, Sozialwissenschaftler, Philosoph, verfasste grundlegende Werke zu der ihn zeitlebens bewegenden Frage: Wer ist der Mensch? Erich Fromm war auch Bestsellerautor. Sein eher zufällig entstandenes Buch »Die Kunst des Liebens« ist in fast 50 Sprachen übersetzt und in 25 Millionen Exemplaren verkauft worden. Erich Fromm hat aber auch mehr als 20 in den Fachwissenschaften viel beachtete Bücher geschrieben. Er war geschätzt und gefürchtet als Teilnehmer an gelehrten Disputen in aller Welt. Er hat die Grenzen seines Fachbereichs mit seiner Wirkung weit überschritten. Aber trotz aller Veröffentlichungen hatte er auch eine Vorliebe für das Unmittelbare, für das Gespräch. Er war ein Freund der Unterhaltung, des scheinbar zwecklosen Austauschs, der Neugier des einen für den anderen. Er lauschte, selbst wenn er sprach. Er wünschte sich, auch wenn er im Rundfunk redete, ein Vis-à-vis, einen Partner am Aufnahmetisch im Studio. Die Radiotexte, die dann in seinen letzten Jahren entstanden, sind großenteils in seiner Wohnung in Locarno aufgenommen worden. Man wird, wenn man ihm zuhört, einer seiner Besucher. Erich Fromm live, auch noch ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod, lebendig über die Liebe zum Leben. Erich Fromm, dieser Meister der gesprochenen Sprache, war nach 40 Jahren des Lebens, Lehrens und Schreibens in beiden Amerika zu seiner Muttersprache zurückgekehrt. Und er fand es schade, dass die Freude, die Lust an der Unterhaltung unterzugehen droht. Aus ganz bestimmtem Grund. Ich finde es außerordentlich schade und umso mehr, als es ja nur ein Symptom ist, eines Defektes unserer Kultur, der nicht nur schade, sondern tödlich sein kann. Vielleicht könnte ich es einmal so ausdrücken. Mehr und mehr tun wir nur das, was einen Zweck hat, wobei etwas herauskommt. Und letzten Endes, wobei etwas herauskommt, ja, was ist das? Das ist also Geld oder Ruhm oder Beförderung. Aber der Mensch heutzutage denkt kaum mehr daran, dass etwas zu tun, was gar keinen Zweck hat, dass das möglich ist, wünschenswert ist und vor allen Dingen schön ist, dass das Schönste im Leben ist, seine eigenen Kräfte zu äußern, nicht für einen Zweck, sondern wo der Akt selbst, das Tun selbst, zusammenfällt mit dem Zweck. Ja, die Liebe, die hat ja auch keinen Zweck. Obwohl viele Leute sagen werden, natürlich hat die einen Zweck. Die hat den Zweck, entweder zur sexuellen Befriedigung zu führen oder zu heiraten, Kinder zu haben und ein bürgerlich normales Leben zu führen. Ja, das sind natürlich die Zwecke der Liebe. Deshalb ist auch Liebe heute sehr selten. Denn die Liebe ohne Zweck, die Liebe, in der alles, was wichtig ist, der Akt des Liebens selbst ist, wo also das Sein und nicht nach etwas jagen, nicht etwas haben, nicht etwas konsumieren, sondern der Selbstausdruck des Menschen, der Ausdruck seiner eigenen Fähigkeiten, wo das der einzige Zweck ist, das geht mit einer so auf äußere Ziele, Erfolge, Produktion von Dingen, konsumgerichteten Kultur wie der unseren, das geht weg. So weit weg, dass man schon gar nicht mehr denkt, dass das möglich ist. Erich Fromm über die Liebe über die Liebe zum Leben. Vor 3 Jahrzehnten formuliert und noch immer gültig. Ebenso wie seine Kritik an der Unterhaltungssucht, die sich seit den 70er Jahren eher noch gesteigert hat, bis hin zur Menschenverachtung. Die Unterhaltung wird dann entweder eine Ware oder Menschen unterhalten sich, um sich zu streiten. Vor allen Dingen, wenn sie das noch einem größeren Publikum zeigen können, ist das die moderne Art des Gladiatorenkampfes. Die gehen nun aufeinander los und jeder versucht, den anderen klein zu kriegen. Oder sie unterhalten sich, um sich zu zeigen, wie gescheit sie sind oder wie überlegen sie sind. Oder sie unterhalten sich, um sich zu bestätigen, dass sie wieder mal recht haben, so sehen sie also, was sie denken, ist richtig. Sie unterhalten sich vor allen Dingen, glaube ich, mit dem Zweck, nämlich, dass sie nichts Neues denken wollen. Sie haben ihre Meinung und der andere hat seine Meinung. Jeder weiß schon, was der andere sagen wird, ganz genau. Und sie beweisen sich nur, dass sie beide nicht von der Stelle zu rühren sind. Eine Unterhaltung ist offen. Eine Unterhaltung ist nicht eine Bekehrung, es ist nicht ein Streit, es ist ein Austausch. Es kommt gar nicht darauf an, wer recht hat. Es kommt noch nicht einmal darauf an, ob das, was man sagt, so außerordentlich wichtig ist. Worauf es ankommt, ist, dass es echt ist. Vielleicht kann ich mal ein ganz kleines Beispiel geben. 2 Leute gehen nach Hause, 2 Kollegen, nehmen wir mal an, Berufskollegen von mir, Psychoanalytiker. Und der eine sagt zum anderen, ich bin ziemlich müde. Und der andere sagt, ich auch. Das klingt vielleicht sehr banal, aber es muss es nicht sein. Denn wenn die 2 dasselbe getan haben, wissen sie auch, welche Müdigkeit jeder hat. Und so bauen sie sich eine sehr echte menschliche Brücke. Wir beide sind müde und wir beide wissen voneinander, wie müde wir sind. Das ist viel mehr von einer Unterhaltung, wie wenn 2 Intellektuelle anfangen, in großen Worten sich über die letzten Theorien zu unterhalten. Die halten beide nur Monologe, berühren sich aber in Wirklichkeit gar nicht. Ja, also ich würde nur sagen, die Kunst der Unterhaltung oder die Freude an der Unterhaltung, Unterhaltung in diesem Sinn des Offenseins, des Miteinanderseins, das bei der Unterhaltung einfach in Worten ausgedrückt wird. Im Tanzen wird das Miteinandersein in der Bewegung ausgedrückt. Es gibt viele Formen, das auszudrücken. Das wird erst wieder möglich sein, wenn ganz große Änderungen in unserer Kultur vor sich gehen. Wenn nämlich die einseitig auf Zwecke gerichtete Art des Lebens wieder Platz macht. Eine Einstellung, in der der einzig wirkliche Zweck ist, der Ausdruck, das Wachstum des menschlichen Lebens. Oder, wenn man es ganz einfach sagen soll, das Sein im Gegensatz zum nur haben, nur benutzen, nur vorwärtslaufen. Das sagte Erich Fromm in einem der vielstündigen Gespräche, die Hans-Jürgen Schulz in den 70er Jahren mit ihm geführt hat. Aussagen von bestechender Aktualität. Die Gespräche hatten meist kein Thema, kein Programm. Es waren keine Diskussionen, sondern eine Unterhaltung aufs Geratewohl, ein zwangloser Austausch. Als wäre kein Mikrofon zugegen. Erich Fromm war einer der großen Humanisten des 20. Jahrhunderts. Sein Fach war die Psychoanalyse, die er originell, oft im Widerspruch zu dominierenden Schulrichtungen, dafür jedoch in enger Verbindung mit den Sozialwissenschaften vertrat und entwickelte. Der Einzelne und die Gesellschaft, das Individuum und die Politik, die Menschenwürde und die Menschenrechte waren für ihn nicht zu trennen. Leben ist nicht isoliert zu definieren, sondern es findet statt im Zusammenspiel verschiedenster Kräfte und Einflüsse. Fromm hat das Detail, das Reale, als beispielgebend geliebt, sich jedoch nie im Detail erschöpft, sondern stets das Ganze im Blick gehabt. Sein Interesse war vom Grunde her universell. Gefragt nach zeitgenössischen Denkern, denen Fromm sich nahe wusste, berief er sich bevorzugt auf Bertrand Russell, auf Albert Schweitzer, auf Leo Beck, auf Albert Einstein und, vielleicht überraschenderweise, auf Pablo Casals, von dem er amüsiert erzählte, dass er auf die Anfrage, warum er mit 90 immer noch mit seinem Cello übe, antwortete: »Ich habe den Eindruck, ich mache Fortschritte.« Und Fromm selbst war auch einer dieser großen alten Männer. Sie alle waren Fürsprecher der Menschen, Anwälte des Lebens, Freunde einer auf Frieden bedachten Politik. Sie waren unbequeme Mahner. Sie waren, das ist Fromms Ausdruck, keine Deterministen, sondern Alternativisten. Sie fanden sich nicht ab mit dem, was ist, sondern fragten und suchten leidenschaftlich nach dem, was sein könnte, was sein sollte, müsste. Sie durchbrachen mit Bravour ein in Sackgassen befangenes Denken. Statt Sachzwänge zu vollstrecken, ließen sie sich auf Auswege, auf Überraschungen ein. Sie waren keine Phantasten, aber hatten Fantasie. Sie waren keine Träumer, aber sie hatten einen Traum. Erich Fromm wurde im Jahre 1900 in Frankfurt am Main geboren. Er ist 1980 in Locarno am Lago Maggiore gestorben. Fromm studierte Psychologie, Philosophie und Soziologie, wurde mit 22 Doktor der Philosophie. Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete er am namhaften Psychoanalytischen Institut in Berlin, lehrte daneben an der gleichnamigen Einrichtung in Frankfurt und wurde Mitglied der sogenannten Frankfurter Schule, einem Kreis junger Gelehrter wie Marcuse, Adorno, Benjamin oder Löwenthal, die sich um Max Horkheimer sammelten. Das Psychoanalytische Institut setzte seine Arbeit nach dem politischen Sieg des Nationalsozialismus ab 1934 an der Columbia-Universität in New York fort. Fromm gehörte von Anbeginn zu den einflussreichen Vertretern der sich etablierenden Wissenschaft, die um einen Brückenschlag zwischen Psychoanalyse und den Sozial- und Kulturwissenschaften bemüht war. Auch Erich Fromm zog 1934 in die Vereinigten Staaten, lehrte an verschiedenen Universitäten, rief wichtige Institute für interdisziplinäre Kooperation ins Leben und blieb zugleich immer Analytiker, der den Kontakt mit den Patienten nicht verlieren wollte. Seine Laufbahn an den Hochschulen löste ebenso viel Resonanz aus wie die Veröffentlichung seiner Bücher. 1949 übersiedelte Fromm nach Mexico City, wo er bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1965 mit enormer Ausstrahlung tätig war, an der Universität und weit über sie hinaus. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Tessin. Die Gespräche, die Hans-Jürgen Schulz vor allem dort in Locarno mit Erich Fromm in seinem letzten, dem achten Jahrzehnt führte, zeigen ihn, wie er war. Niemals fertig, offen, neugierig, quicklebendig und sprungbereit. Das Unfertige ist es, das einen nie mit Fromm fertig werden lässt. Seine glänzende Karriere aufzuschreiben, kam ihm nicht in den Sinn. Aber auf Fragen nach seinen Vorläufern konnte er nahezu leutselig reagieren. Schließlich war er aufgewachsen in einer Tradition fundamentaler Mündlichkeit. Anekdoten hatte Fromm stets parat. Sie dienten der Veranschaulichung seiner niemals abstrakten Gedanken. So erzählte er gern von einem Onkel, der ein bedeutender Talmudist war, dem er in jungen Jahren nacheiferte und dem er sich als väterlichem Freund anvertraute. Auf seine Frage, was meinst du, dass aus mir werde, hatte der junge Erich sich eine aufmunternde Antwort erhofft, doch sie lautete, ein alter Jude. Und so kam es denn. Fromm schrieb an Hans-Jürgen Schulz kurz vor seinem Tod, ich habe in meinem Leben nie gewünscht, kein Jude gewesen zu sein. Unter seinen Kommilitonen in den 20er Jahren hatte einmal ein Zettel kursiert, mach mich wie den Erich Fromm, dass ich in den Himmel komme. Zumindest aus Ersterem wurde nichts. Fromm wurde nicht einmal beerdigt, sondern seine Asche wunschgemäß in den Lago Maggiore gestreut. Fromm wurde auch kein Zionist. Israel beurteilte er kritisch. Aber Martin Buber und Gershom Scholem las er aufmerksam, studierte alle Judaika und verfasste immer als Einzelgänger und doch wegweisend, wichtige Schriften über hebräisches Denken und den jüdischen Glauben. Dieser Erich Fromm, der belustigt zugab, nach der Prognose seines Onkels ein alter Jude geworden zu sein, erteilte im Gespräch gern Auskunft über seine Abstammung, besser gesagt über seine Herkunft. Herr Fromm, darf ich Sie bitten, etwas von sich zu erzählen? Ich habe bei Ihnen den Ausdruck intellektuelle Biografie gelesen. Welche Einflüsse und Eindrücke in der Jugend und in der Studienzeit haben Ihre Entwicklung akzentuiert? Ja, ich könnte darüber vielleicht einiges erwähnen, was mir selbst wichtig erscheint. Dass ich ein einziges Kind war von zwei überängstlichen Eltern, das hat nicht zu meiner Entwicklung positiv beigetragen. Aber ich habe im Laufe der Zeit die Schäden versucht, etwas zu reparieren. Aber etwas anderes hat positiv beigetragen oder zumindest war sehr entscheidend für meine Entwicklung. Und das ist meine Herkunft. Ich komme von einer deutsch-jüdischen Familie der Mittelklasse, aber das ist eine sehr weitmaschige Kategorie. Was besonders war, ist, dass meine Familie eine sehr streng orthodoxe jüdische Familie war, mit lang zurückreichenden rabbinischen Ahnen auf beiden Seiten. Und ich aufgewachsen bin im Geist der alten jüdischen Tradition, das heißt einer vorbürgerlichen, vorkapitalistischen, wenn Sie so wollen, sicherlich mehr mittelalterlichen als modernen Tradition. Und das war für mich viel realer als die Welt, in der ich gelebt habe, die Welt des 20. Jahrhunderts. Ich bin natürlich auf eine deutsche aufs Gymnasium gegangen, ich habe studiert und ich habe außerordentlich teilgenommen an den Ideen, die ich aus der deutschen Kultur geschöpft habe. Und vielleicht könnte ich später noch etwas darüber sagen. Aber mein Lebensgefühl war nicht das des modernen Menschen, sondern das des vormodernen Menschen. Das wurde auch dadurch sehr befördert, nicht nur, dass ich Talmud studiert habe, dass ich viel die Bibel studiert habe, auch aus den vielen Geschichten von meinen rabbinischen Vorfahren, die alle in einer Welt gelebt haben, die vor dem Bürgertum kam. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Geschichte, die mir einfällt. Ich hatte einen Urgroßvater, der war ein großer Talmudist. Der war aber, wie viele dieser alten Talmudisten, zunächst einmal nicht ein Rabbiner irgendwo, sondern er hatte einen kleinen Laden in Bayern und verdiente sehr wenig Geld. Und da hatte er ein Angebot, dass wenn er etwas reisen würde, dann könnte er etwas mehr verdienen. Er hatte natürlich viele Kinder und das machte das Leben nicht leichter. Und dann hat ihm seine Frau gesagt, nun würdest du nicht doch vielleicht daran denken, das zu tun, es ist ja nur 3 Tage im Monat. Und du würdest doch, wir würden etwas mehr Geld haben. Und da sagt er ihr, und meinst du, ich sollte das tun, wenn ich eine Woche im Monat versäume zu studieren? Sagte sie, ja, um Gottes Willen nicht. Was denkst du? Und dann sagt er, nun, du meinst 3 Tage? Ist das wert? Und es kam nicht in Frage. Und so hat er den ganzen Tag in seinem Laden gesessen, Talmud studiert und man sagt, wenn ein Kunde gekommen ist, ist er etwas ärgerlich aufgefahren und hat gesagt, gibt's denn keinen anderen Laden in Wiesenbronn? Und das war für mich die Welt, die für mich real war. Die moderne Welt war merkwürdig. Wie lange? Ja, bis heute. Ja. Bis heute. Ich erinnere mich sehr genau, wie ich 10 Jahre war oder 12 Jahre alt war, wenn jemand sagte, er ist ein Kaufmann oder ein Geschäftsmann, dann fühlte ich mich immer verlegen, denn ich dachte, Gott, der muss sich doch schrecklich

glaube, darüber kann ich etwas ganz Spezifisches sagen, denn ich habe es mir oft selbst überlegt. Und es gibt tatsächlich ein paar Bücher, die mein Leben bestimmt haben. Ich glaube überhaupt, wenn ich hier eine Fußnote machen kann, dass es so sein sollte, dass es Bücher gibt, die wirklich das Leben bestimmen. Das meiste, was wir lesen, tut es nicht. Das ist entweder rein fachwissenschaftlich oder es ist, es hat nicht die Bedeutung. Aber jeder Mensch sollte sich eigentlich fragen, gibt es ein Buch, zwei Bücher, drei Bücher, die von entscheidender Bedeutung für deine ganze Entwicklung gewesen sind? Es gibt, wenn ich das schnell einflechten darf, ein Wort von Flaubert, der hat einmal gesagt, ich lese nicht um zu lernen, sondern um zu leben. Genau, das ist ein sehr schönes Wort, ich habe es nicht gekannt und das ist genau das, was ich auch sagen will. Und in diesem Sinn gibt es nicht viele Bücher, die das Leben entscheidend beeinflussen. Natürlich, jedes einigermaßen gute Buch hat eine gewisse, man liest kein Buch ohne ganz unbeeinflusst zu sein. Genauso wenig, wie man auch mit einem Menschen spricht, wie eine ernsthafte Unterhaltung oder eine ernsthafte Begegnung immer auch ihre Konsequenzen hat. Man spricht nicht ernsthaft, ohne dass dabei beide etwas erleben. Oder sogar, ich würde sagen, ohne dass sich dabei beide etwas ändern. Das ist oft so klein in Quantität, dass man es nicht aufweisen kann. Aber, und das führt eigentlich zu dem Punkt zurück, von dem wir vorher gesprochen haben, wenn sich zwei Menschen treffen, zwei Menschen miteinander reden und keiner von ihnen ist anders am Ende, als er am Anfang war, dann haben sie nicht miteinander geredet. Dann war alles das, was sie getan haben, Austausch von Worten. Und ich glaube, das gilt für Bücher auch. Und da kann ich nur sagen, es gibt in meinem Leben, ich glaube, 3, 4 Bücher, die von entscheidender Bedeutung gewesen sind, ohne die ich nicht ich wäre. Und was ich sonst geworden wäre, weiß ich nicht. 1, die Bücher der Propheten, die prophetischen Bücher. Ich sage nicht das Alte Testament. Ich habe damals noch die kriegerischen Bücher der Eroberung Kanaans nicht so außerordentlich verabscheut, wie ich das heute tue. Aber ich habe sie auch nie gemocht und kaum mehr als 1, 2 Mal gelesen. Aber die prophetischen Bücher und die Psalmen, aber vor allen Dingen die prophetischen Bücher, die waren für mich und sind für mich heute noch eine Quelle der, ja, wie soll ich das sagen, eine immer noch ganz lebendige Quelle. Wollen Sie sie nicht mal herausgeben und kommentieren? Ja, ich habe ein kleines Buch, es ist gar nicht so klein, ein Buch geschrieben über eine Interpretation der jüdischen Tradition. Ich habe jetzt den deutschen Titel vergessen. Das ist auch auf Deutsch erschienen. Tut mir leid. Ja, ich weiß es leider auch nicht. Und ich habe da einen Appendix, in dem ich versucht habe, die Psalmen zu interpretieren. Eigentlich Unterschied zu machen zwischen den Psalmen, die eine innere Bewegung darstellen, von der Traurigkeit zur Freude, und den Psalmen, das sind ganz andere, die in der Stimmung die gleichen bleiben. Also die in gewisser Weise entweder, ja, die gewöhnlich etwas selbstgerecht sind, aber nicht immer. Aber zumindest, da ist kein innerer Konflikt, da ist keine innere Bewegung da. Aber es gibt andere, die man nur verstehen kann. Und oft tun die Übersetzungen, deutschen Übersetzungen, denen auch, werden denen gar nicht gerecht. In denen der Mensch anfängt in einem Zustand der Verzweiflung, der Dichter. Und dann überwindet er die Verzweiflung. Aber sie kommt wieder. Dann überwindet er sie wieder. Und erst wenn die Verzweiflung ihren tiefsten Grund erreicht hat, ihre größte Intensität erreicht hat, dann kommt wie ein Wunder plötzlich eine Wendung und es kommt eine jubilierende, gläubige, hoffnungsfreudige Stimmung. Ein gutes Beispiel ist der Psalm 22, der mit den Worten anfängt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es mag Sie vielleicht interessieren, es ist ein altes christologisches Problem, warum hat Jesus bei seinem Tode diese Worte der Verzweiflung gesprochen? Es hat mich das schon als Kind sehr interessiert. Es ist doch so, scheint so im Widerspruch zu sein, zu seinem freiwilligen Tod, zu seinem Glauben. Nun, es ist in Wirklichkeit gar kein Widerspruch, denn, ich habe das im Einzelnen in diesem Buch gezeigt, die traditionelle jüdische Weise, einen Psalm zu zitieren oder irgendein Schriftstück, war nicht, wie das in der christlichen Religion geschieht, durch Nummern, Psalm so und so, sondern hat alles zitiert mit dem ersten Satz oder den ersten Worten. Und was das Evangelium schildert, ist, Jesus sagte den Psalm 22. Und wenn Sie den Psalm 22 lesen, dann finden Sie, er fängt zwar an in der Verzweiflung, aber er endet in einem hymnischen, jubilierenden Stil der Hoffnung. Und er ist in der Tat, drückt er wie vielleicht kein anderer Psalm aus, die universalistische, messianistische Hoffnung des Urchristentums. Aber das missversteht man, wenn man nicht diese Wandlung sieht und wenn man glaubt, Jesus hat nur diesen einen Satz gesagt. Und dadurch hat man dann in den späteren Evangelien den Satz geändert, weil es zu missverständlich wurde. Nun ja, das führt aber weit über diesen Gegenstand heraus. Aber wir haben ja auch kein Programm und das ist schön. Das ist die eine Quelle und es ist so, dass ich, wenn ich die Propheten heute lese, sind sie für mich so frisch und so lebendig, als sie waren vor 50 Jahren, vielleicht eher noch frischer und lebendiger. Der zweite große Einfluss kam dann natürlich viel später, erst mit 1918, 19, von Marx. Und zwar nicht in erster Linie der marxischen Ökonomie, sondern in erster Linie der marxischen Philosophie. Das heißt, der humanistischen Philosophie von Marx, die, wie das Professor Löwy zum ersten Mal gezeigt hat, und wie manche andere das auch heute noch sehen, einschließlich ich selbst, in gewisser Weise in säkularer Form ausdrückt die messianische Idee von der Selbstwerdung des Menschen, von der vollen Humanisierung des Menschen, von dem Menschen, wo nicht das Haben, nicht das Tote, nicht das Aufgehäufte, sondern die lebendige Selbstäußerung das Ziel ist. In den philosophischen Schriften von Marx von 1841, sehen Sie, dieses Versprechen zeigt, wie wenig historisch der Marx für mich ist, sondern sehr lebendig hat Marx das gezeigt. Und tatsächlich, wenn Sie diese philosophischen Schriften lesen, dann und nicht wissen, dass Marx der Verfasser ist und nicht ein guter Marx-Kenner sind, dann werden die meisten Menschen nicht darauf kommen, dass das von Marx ist. Nicht deshalb, weil das etwa atypisch für Marx ist, sondern weil die Stalinisten und auf der anderen Seite auch fast alle Sozialdemokraten und so weiter das Marx-Bild so verfälscht haben, als ob Marx eben in erster Linie oder fast ausschließlich nur eine ökonomische Veränderung im Auge gehabt hätte und nicht in Wirklichkeit die ökonomische Veränderung nur Mittel war zu einem Zweck, nämlich die Befreiung des Menschen im Sinn des Humanismus. Wenn Sie die Philosophie von Goethe nehmen oder die von Marx, so finden Sie sehr viele Ähnlichkeiten. Marx steht ganz in der humanistischen Tradition und auch in der, ich glaube, prophetischen Tradition. Man muss ihn, wie viele seiner Kollegen der verschiedensten Provenienz, natürlich gegen seine Anhänger in Schutz nehmen. Aber wo geschieht das? Wo gibt es heute eigentlich an den Universitäten die Versuche, Autoren wie Marx? Man könnte das ausdehnen. Man könnte das auf Luther oder auf Jesus oder auf Brecht oder auf Freud, auf jeden im Grunde ausdehnen. Wo geschieht genau das eigentlich? Es gibt heute sehr wenig Marx-Kenner oder Marx Anhänger, die nicht den Marx vollkommen im Sinne der rechten oder linken Verzerrungen interpretieren. Sie benutzen ihn zum Beleg eigener Anschauungen. Ja, und weithin. Zum Teil, genau, sie benutzen ihn zum Beleg eigener Anschauungen und nicht nur der eigenen Anschauung, sondern einer Praxis und Politik, die genau das Gegenteil ist von dem, was Marx dachte und wollte. Ob das nun der Staatskapitalismus im russischen Sinn oder der westliche Kapitalismus im liberalen Sinn ist, insofern sich beide auf Marx berufen, ich meine jetzt im letzten Fall die meisten der sozialdemokratischen Ideologen, so weit sind sie eine Verfälschung von Marx. Und die Zahl der Menschen, die den Marx verstehen, richtig verstehen, die ist eben heute sehr gering. Das klingt zwar vielleicht etwas wahnsinnig, wenn ich das sage, dass alle sind, haben Unrecht außer mir und ein paar andere. Aber es liegt daran, man kann es zumindest zeigen, woran es liegt. Marx-Denken ist im Grunde ein religiöses Denken. Und diesen Satz zu beweisen, dazu habe ich jetzt nicht die Zeit, aber ich habe einiges darüber geschrieben und es lässt sich zeigen und lässt sich beweisen, soweit man solche Dinge überhaupt beweisen kann. Religiös nicht genommen im Sinn des Glaubens an Gott. Das ist eine theologische Frage. In diesem Sinn, sagen wir mal, ist der Buddhismus auch nicht religiös, denn der Buddhismus hat keinen Gott. Aber religiös im Sinne einer Haltung, in der alles darauf ankommt, dass der Mensch seinen Narzissmus, seinen Egoismus, seine innere Abgeschlossenheit transzendiert und sich öffnet, dass er, wie Meister Eckhart sagen wird, sich ganz leer macht, um ganz voll zu sein, um ganz aufnehmen zu können, um ganz zu sein. Das ist bei Marx in anderen Worten die entscheidende Grundlage. Ich habe oft mir das Vergnügen gemacht, verschiedenen Menschen einiges aus den marxischen Manuskripten vorzulegen. Ich erinnere mich an ein Gespräch, was ich mit Dr. Suzuki hatte. Er war einer der Hauptvertreter des Zen-Buddhismus. Und ich las ihm einiges vor, ohne zu sagen, wer der Autor ist. Und fragte ihn, ist das Zen? Sagte er, ja, natürlich, das ist Zen. Oder ich habe einem katholischen Kreis von sehr gebildeten Theologen einiges vorgelesen. Und die tippten auf alle möglichen katholischen oder sehr modernen theologischen Ansichten, dass es von Marx ist, darauf kam keiner. Und sie kannten eben Marx nicht. Thank you.

dass ich das nicht fand, sondern nur hineininterpretierte. Und ich sah noch etwas, dass ich den Patienten eigentlich seine wirklichen Probleme nicht berührte mit der Freudschen Theorie. Ich will jetzt nicht über die Freudsche Theorie reden, das ist eine komplizierte Sache, aber es lief doch sehr darauf heraus, immer wieder auf den Ödipuskomplex zu sprechen zu kommen, auf die Kastrationsangst, auf alles das, was mit der Sexualität zu tun hat und Ängsten, die darauf bezogen sind. Und ich sah mehr und mehr, dass das eigentlich den Menschen, den ich vor mir hatte, gar nicht berührte. Und es war etwas, was mir eigentlich am deutlichsten war. Ich wurde gelangweilt. Ich saß da und tat alles, so wie ich das gelernt hatte. Und ich schlief zwar nicht ein, wie manche meiner Lehrer das taten, in der meiner Lehranalyse, und das erzählten und dann sagten, das wäre auch gar nicht so schlecht, das sagte einer. Denn wenn er einschlief in der Analyse, dann hätte er manchmal einen Traum, der gäbe mehr Einsicht über den Patienten, als wenn er zuhörte. Also das war eine dieser Rationalisierungen. Aber ich merkte, ich wurde müde und war nach 6, 7, 8 Stunden abgekämpft. Und ich fragte mich, warum bist du eigentlich so, wirst du so müde? Warum bist du eigentlich gelangweilt? Und ich fand langsam, dass es einfach daher kommt, dass ich nicht das an das Leben herankam. Dass ich im Grunde genommen Abstraktionen behandelte. Wenngleich auch in Formen von relativ primitiven Mythen, die da in der Kindheit angeblich geschehen waren. Und indem ich dann mehr und mehr auf das kam, was mir das Entscheidende schien, nämlich auf die Beziehung des Menschen zum anderen, auf die Leidenschaften, die spezifisch menschlich sind, die nicht in Instinkten begründet sind, sondern in der Existenz des Menschen als Menschen. Und ich sah, ja, da konnte ich wirklich verstehen. Und der Mensch, der sich analysierte, konnte auch verstehen, was ich sagte. Das machte ihm wirklich Sinn, nicht theoretisch, sondern der fühlte, ah ja, das fühle ich. Da wurde ich nicht mehr müde. Ich habe dann genauso lang analysiert. Und das, wenn ich analysiere, werde ich nicht müde, sondern ich bin hinterher zwar vielleicht physisch müde nach 6 Stunden, es hängt auch ein bisschen vom Alter ab, aber nicht psychisch müde, weil ich nicht gelangweilt bin, sondern höchst interessiert. Es ist höchst lebendig. Und dem Patienten geht es auch so. Und ich habe oft gedacht, nun, wenn der Patient sich auch nicht so sehr bessert durch die Analyse, und das ist unglücklicherweise oft der Fall, die analytischen Stunden gehörten trotzdem zu den interessantesten, lebendigsten Stunden, die er je im Leben gehabt hat. Denn da wurde er lebendig. Und in diesen Jahren, wenn ich müde wurde nach einer Analyse, da habe ich mich gefragt, warum, wenn ich die Nacht vorher zu wenig geschlafen hatte. Nun ja, das war eine Erklärung. Wenn nicht, habe ich den Patienten gefragt. Sagen Sie mal, was geht hier eigentlich vor? Ich war nicht so müde, wie Sie kamen, jetzt bin ich furchtbar müde. Liegt das an dem, was Sie gesagt haben? Oder was habe ich gemacht, um die Sache hier so langweilig werden zu lassen? Und es wurde wirklich für mich zum Kriterium einer guten analytischen Stunde, dass was immer geschehen ist, die ganze Stunde interessant gewesen sein muss. Und nicht interessant durch eine geschickte oder brillante theoretische Formulierung, sondern interessant, weil beide Menschen etwas sprachen, was relevant war, was wirklich war und nicht über Ideen. Ich möchte, wenn Sie einverstanden sind, den Faden unseres Gesprächs jetzt ganz plötzlich abschneiden und Ihnen und denen, die uns zuhören, eine kleine schöpferische Pause gönnen. Ich weiß, Herr Fromm, Sie hören viel Musik und beziehen auch Ihre Gäste, mich zum Beispiel, in diese Gewohnheit ein. Sie halten sich, anders als Ihr Frankfurter Kollege Theodor Adorno, nicht für einen Experten, wohl aber für einen Liebhaber von Musik. Gibt es Musik, die Sie bevorzugen bzw. vernachlässigen? Ich bin in meinem musikalischen Geschmack sehr altmodisch. Für mich ist Musik allerdings nicht im Sinne eines Sachverständigen, sondern im Sinne des Erlebens von Musik, des Hörens von Musik, ungeheuer wichtig. Es würde mir schwerfallen zu denken, dass ich irgendwo lebe, ohne Musik zu hören. Nun, ich habe Ihre Schallplatten gesehen und fand viel Barockmusik, viel Mozart, vor allem Bläser- und Violinkonzerte, viel Beethoven. Aber ihre Frau erzählte mir, dass es unter ihren Vorlieben gewissermaßen eine Vorvorliebe gäbe, nämlich die Cello-Suite C-Dur von Bach, gespielt von Pablo Casals. Ich habe sie mitgebracht und wir wollen ein paar Minuten hören. Doch zuvor lassen Sie mich rasch etwas erzählen. Ich habe nach dem Tode von Casals ein Fernsehinterview gesehen, in dem er gefragt wurde, was er sagen würde, wenn er plötzlich Gelegenheit hätte, zu aller Welt zu sprechen. Seine Antwort, ich habe sie mir notiert: Ich würde den Menschen sagen, im Grunde eurer Herzen wollen die meisten von euch mehr Frieden als Krieg, mehr Leben als Tod, mehr Licht als Dunkel. Und dann würde ich ihnen, um ihnen deutlich zu machen, was ich damit meine, nämlich keine sentimentale Harmonie, sondern starke Vitalität, Bach vorspielen. Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten. Biblische Prophetie, Marx, Bach auf ins Mutterrecht. Der Buddhismus und Freud haben, nach seiner eigenen Aussage, das Denken und die gesamte Entwicklung von Erich Fromm ausschlaggebend geprägt. Fromm, der seit 1934 nur Englisch gesprochen und veröffentlicht hat, kehrt bei einem 40 Jahre späteren Gespräch bei einem Privatissimum in seiner Wohnung in Locarno zurück zu seiner Muttersprache. Er sucht manchmal nach dem richtigen Wort, trifft dann umso genauer, was er sagen will. Das Mikrofon steht unauffällig vor ihm. Er spricht, wie gesagt, nicht vor einem Auditorium, sondern zu einzelnen Zuhörerinnen und Zuhörern. Gelegentlich fährt der Zug nach Bellizona vorbei. Er hat kein Manuskript, entfaltet frei und unkonventionell seine Gedanken. Eine Psychologie für Nicht-Psychologen. Es geht ihm erst einmal um die Vorläufer der heutigen Psychologie, dann aber besonders um die drei Grundbegriffe Sigmund Freuds: Verdrängung, Widerstand und Übertragung. Und schließlich fragt er nach der Weiterentwicklung, nach der Zukunft der Psychoanalyse. Was ist gültig? Was ist obsolet? Was ist kritikbedürftig? Wozu wird die Psychoanalyse förderhin gut und sogar notwendig sein? Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1973. Damit mögen technische Mängel und damals aktuelle Verweise erklärt sein. Aber der Blick nach vorn, so kennzeichnend für Erich Fromm, ist zeitlos. Denn, so ein Zitat, der Mensch ist noch nicht der, er werden kann. Nur Hoffnung kann den Menschen zu dem machen, der er ist. Die meisten Menschen denken, dass die Psychologie eine relativ moderne Wissenschaft ist. Und sie denken das hauptsächlich deshalb, weil das Wort Psychologie sich im Großen und Ganzen erst in den letzten 100 Jahren oder ein bisschen länger bekannt gemacht hat. Sie vergessen aber, dass es eine Psychologie gibt, die vormodern ist, die sich erstreckt, sagen wir mal, vom Jahr 500 vor Christus bis zum 17. Jahrhundert. Wenn wir da eine Person nehmen wie Spinoza, dass diese Psychologie aber sich nicht Psychologie genannt hat, sondern Ethik oder auch sehr häufig Philosophie. Aber sie war nichts anderes als Psychologie. Nun ist die Frage, was war denn das Wesen und das Ziel dieser vormodernen Psychologie? Das lässt sich relativ einfach sagen. Es war die Kenntnis der Seele des Menschen zum Ziel, ein besserer Mensch zu werden. Die Psychologie hatte also, wenn Sie so wollen, einen moralischen, einen, Sie können auch sagen, religiösen, einen spirituellen Zweck oder Ziel. Ich gebe nur ganz kurz einige Beispiele dieser vormodernen Psychologie. Der Buddhismus hat eine ganz ausgedehnte und höchst komplizierte und interessante Psychologie. Aristoteles hat ein Lehrbuch der Psychologie geschrieben, nur hat er es genannt die Ethik. Die Stoiker haben eine hochinteressante Psychologie entwickelt. Manche von ihnen werden vielleicht Marc Aurelius Meditationen kennen. Sie finden in Thomas Aquinas ein System der Psychologie, aus dem Sie wahrscheinlich mehr lernen können als von den meisten Textbüchern der Psychologie heute. Es gibt dort die interessantesten und tiefsten Diskussionen und Prüfungen solcher Begriffe wie Narzissmus, Stolz, Demut, Überbescheidenheit, Minderwertigkeitsgefühle und vieles, vieles andere. Und so ist es auch mit Spinoza, der auch eine Psychologie geschrieben hat und sie auch, wie Aristoteles, Ethik genannt hat. Spinoza ist wohl der erste große Psychologe, der ganz klar das Unbewusste erkannt hat, indem er gesagt hat, wir sind uns alle unserer Wünsche bewusst. Wir sind uns aber nicht der Motive unserer Wünsche bewusst. Und das ist in der Tat, wie wir ein bisschen später noch sehen werden, die Grundlage der viel später kommenden Freudschen Tiefenpsychologie. In der Moderne kommt dann eine ganz andere Psychologie, die im Großen und Ganzen nicht so sehr viel älter als 100 Jahre ist. Deren Ziel ist ein ganz anderes. Die Seele zu kennen, nicht um ein besserer Mensch zu werden, sondern, sagen wir es einmal ganz roh und grob, um ein erfolgreicherer Mensch zu werden. Man will sich kennen, man will andere kennen, um besser fortzukommen, um größere Vorteile im Leben zu haben, um andere zu manipulieren, um sich selbst so zu gestalten, wie es am besten ist, wenn man erfolgreich sein will. Ich sollte damit anfangen, dass die moderne Psychologie ganz bescheiden angefangen hat. Sie hat sich darum interessiert, das Gedächtnis zu studieren, Hörerscheinungen, visuelle Erscheinungen, Gedankenassoziationen. Sie hat sich um die Psychologie der Tiere interessiert. Und um Ihnen nur einen Namen zu nennen, so kann man wohl sagen, dass der Name von Wundt, der vielleicht bezeichnendste und wichtigste Name dieses Beginnens der modernen Psychologie ist. Diese Psychologen schrieben nicht für das weite Publikum, sie waren nicht besonders populär, sie schrieben für Fachgenossen, wie ein anderer Wissenschaftler auch für Fachgenossen schreibt, und nur wenige Leute im Großen und Ganzen interessierte sich für das, was sie schrieben. Das wird aber ganz anders, als die Psychologie anfing, populär zu werden, sich nicht mehr in erster Linie mit den Fragen zu beschäftigen, mit denen sie anfing, sondern mit einer Grundfrage, den Motiven des menschlichen Verhaltens. Und das hat im Großen und Ganzen die Psychologie getan in den letzten 50 Jahren. Und das geht natürlich jeden an, denn jeder möchte ja wissen, was motiviert ihn eigentlich? Warum ist er so und nicht anders motiviert? Und wenn die Psychologie ihm verspricht, darüber etwas zu sagen, dann allerdings ist das für ihn von großem Interesse. So wurde diese Motivationspsychologie vielleicht die populärste Wissenschaft unter allen, und besonders in den letzten 20 Jahren hat sie an Popularität noch nichts verloren, sondern eher gewonnen. Nun, diese populäre Psychologie enthält im Großen und Ganzen zwei Hauptschulen: die Instinkttheorie und die Verhaltungspsychologie oder Verhaltungstheorie, auf Amerikanisch oder auf Englisch Behaviorism. Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte über die Instinkttheorie sagen. Die verdankt ihren Ursprung einem der größten Denker des 19. Jahrhunderts, Charles Darwin. Darwin hat schon angefangen, sich mit den Instinkten, mit den menschlichen Motivationen zu beschäftigen, und gestützt auf ihn haben dann eine große Reihe von Psychologen eine Theorie aufgebaut, die kurz gesagt betont, dass jede Handlung ein Motiv hat und dass jedes Motiv ein selbstständiger Instinkt ist, der in den Menschen eingeboren ist, genauso wie ein Instinkt dem Tier eingeboren ist. Also, wenn Sie aggressiv sind, dann ist die Ursache Ihr Aggressionsinstinkt. Wenn Sie unterwürfig sind, Ihr Unterwürfigkeitsinstinkt. Wenn Sie Besitzlust haben und habgierig sind, dann der Besitzinstinkt. Wenn Sie eifersüchtig sind, dann der Eifersuchtsinstinkt. Wenn Sie gerne kooperieren, dann der Kooperationsinstinkt. Wenn Sie leicht davonlaufen, dann der Fluchtinstinkt. Und so weiter und so fort. Und tatsächlich haben die Instinkttheoretiker, wenn man sie alle zusammennimmt, ungefähr 200 verschiedene Instinkte genannt, die also dann wie auf einem Klavier jede Taste, wenn man sie anschlägt, ein ganz bestimmtes menschliches Verhalten motivieren. Die Hauptvertreter dieser Instinkttheorie waren zwei Amerikaner, William James und William McDougall. Nun könnte vielleicht es Ihnen erscheinen aus der Beschreibung, die ich Ihnen gebe, dass das eine sehr vereinfachte und eigentlich naive Theorie ist. Das ist nun keineswegs so. Mit der Einstellung, die Darwin einmal gegeben hatte, haben diese beiden Männer und noch andere, die sehr große und scharfsinnige Denker waren, ein außerordentlich interessantes Gebäude aufgebaut. Nur, dass dieses Gebäude meiner Meinung nach und der vieler anderer nicht richtig konstruiert ist. Das heißt, dass es eigentlich kein Gebäude ist, sondern nur ein Blueprint, der gar nicht in der Wirklichkeit zum Ausdruck kommt. Diese Schwierigkeiten hat nun die entgegengesetzte Schule, die Verhaltenstheorie, bestimmt, das genaue Gegenteil zu behaupten. Nämlich zu behaupten, dass überhaupt nichts angeboren ist, dass alles nur die Folge ist von sozialen Umständen und von sehr geschickter Manipulierung von Menschen, entweder durch die Gesellschaft oder auch in der Familie. Der wichtigste Vertreter heute dieser Schule und der berühmteste ist der Professor Skinner in Amerika, der in seinem letzten großen Buch so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, solche Begriffe wie Freiheit oder Würde, das sind reine Fiktionen, die existieren überhaupt nicht, sondern die sind nur produziert durch die Beeinflussung der Menschen, sodass sie durch diesen Einfluss die Idee haben, sie möchten frei sein, aber in der Natur des Menschen liegt weder ein Wunsch nach Freiheit noch das Gefühl der menschlichen Würde. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel für diese Theorie. Der kleine Hans will keinen Spinat essen. Nun, wenn die Mutter ihn dafür bestraft, das wissen wohl viele Eltern, da hat das keinen großen Erfolg. Professor Skinner sagt, das ist doch die falsche Methode. Man redet gar nicht viel vom Spinat, sondern einmal wird der Spinat zum Mittagessen gebracht. Und wenn der kleine Hans ein bisschen isst, dann guckt ihn die Mutter freundlich an und verspricht ihm noch ein Stück Torte extra. Das nächste Mal kommt der Spinat wieder auf den Tisch und der kleine Hans ist schon geneigt, ihn zu essen. Da lächelt die Mutter ihn ebenso freundlich an und gibt ihm diesmal ein Stück Schokolade. Bis der kleine Hans konditioniert ist, das heißt, bis er gelernt hat, wenn er den Spinat isst, dann kriegt er eine Belohnung. Wer will denn keine Belohnung haben? Und nach einiger Zeit isst er den Spinat mit Vergnügen, lieber als alles andere Gemüse. Nun, so kann's vorkommen. Professor Skinner hat viele Arbeit darauf verwendet, zu zeigen, wie man das nur am geschicktesten macht. Man wiederholt nicht diese Belohnungen immer wieder, sondern dann lässt man sie wieder aus, dann führt man sie wieder ein. Und viele geistreiche Untersuchungen und Experimente sind gemacht worden, wie man die Menschen am besten verführt, wie man sie am besten durch Belohnungen dazu bringt, das zu tun, was der andere will, der ihn belohnt. Warum der andere das will, das interessiert den Professor Skinner gar nicht, denn er sagt, Werte gibt es gar nicht, die irgendeine objektive Bedeutung haben. Das ist ganz verständlich, wenn man an die Situation des Psychologen im Laboratorium denkt. Ob die Maus oder das Kaninchen essen oder nicht essen, das ist ja ganz uninteressant. Interessant ist nur, dass man sie dazu bringen kann, mit diesen Mitteln zu essen oder nicht zu essen. Und da sich diese Verhaltungspsychologen, die Menschen auch und sich selber sogar, im Grunde genommen, obwohl nicht so bewusst, als Versuchskaninchen erleben, so interessiert sie auch nicht die Frage, wozu und warum man dazu oder dazu bedingen soll, sondern nur, man kann's und wie man's am besten tut. Der Behaviorismus trennt das Verhalten des Menschen vom Menschen. Er untersucht nicht den sich verhaltenden Menschen, sondern er untersucht nur das Produkt. Das Produkt ist Verhalten. Was dahinter steckt, der Mensch, davon sagt man ausdrücklich, das ist ganz uninteressant, das ist Philosophie, das ist Spekulation. Alles, was uns interessiert, ist, was der Mensch macht. Die Instinkttheorie und die behavioristische Theorie haben etwas gemeinsam, trotz der großen Gegensätze. In beiden Fällen ist der Mensch nicht und in keiner Weise der Gestalter seines Lebens. Der Mensch der Instinkttheorie wird getrieben von der Vergangenheit der menschlichen und tierischen Rasse. Der Mensch des Behaviorismus wird getrieben von den gesellschaftlichen Arrangements, von gesellschaftlichen Bedingungen, die zu seiner Zeit wirksam sind. Er wird von den opportunistischen Verführungskünsten seiner Gesellschaft bedingt, genauso wie der andere Mensch von der Vergangenheit seiner Rasse bedingt ist. Aber keiner von beiden oder kein Modell vom Menschen in diesen beiden Theorien wird bestimmt von dem, was er will, was er ist, was seinem Wesen entspricht. Neben diesen beiden großen Richtungen der Psychologie steht eine dritte, die Psychoanalyse oder wie man auch sagen kann und oft sie nennt, die Tiefenpsychologie, die von Freud vor über 80 Jahren gegründet worden ist. Das Ziel von Freud letzten Endes ist, die menschlichen Leidenschaften und speziell die irrationalen menschlichen Leidenschaften rational zu verstehen. Das heißt zu verstehen, was denn die Ursachen, die Bedingungen sind des Hasses, der Liebe, der Unterwerfung, der Destruktivität, des Neids, der Eifersucht. All der Leidenschaften, die die großen Schriftsteller, die großen Dramatiker, denken Sie nur an Shakespeare oder an Balzac oder an Dostoevsky in ihren Romanen so großartig behandelt hatten, alles das zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Untersuchung zu machen. Er schuf die Wissenschaft des Irrationalen. Er wollte das Irrationale nicht in künstlerischen, sondern in rationaler Weise erfassen. Deshalb ist es auch verständlich, dass die Freudsche Theorie einen viel größeren Eindruck auf Künstler, speziell die surrealistische Schule, machten, als auf Psychologen und Psychiater, die im Grunde alle diese Freudschen Ideen für Unsinn hielten. Denn das war ja genau, was die Künstler interessierte. Was sind die menschlichen Leidenschaften und wie kann man sie verstehen? Die Psychiater waren ja im Wesentlichen nur daran interessiert, wie kann man den Menschen heilen von solchen Symptomen, die ihm entweder Schmerzen zufügen oder die ihm nicht angepasst machen an die Erfordernisse der Gesellschaft und seines eigenen Fortkommens. Freud wollte aber, und das ist sehr wichtig zu verstehen, nicht nur wissenschaftlich die Motive des Handelns, speziell der Leidenschaften, untersuchen. Er hatte genau wie die vormoderne Psychologie und im Gegensatz zu den Hauptzweigen der modernen Psychologie auch ein moralisches Ziel. Sein Ziel war, dass der Mensch sich verstehen soll, sein Unbewusstes aufdecken soll, um zu erreichen Unabhängigkeit, die Herrschaft der Vernunft, die Zerstörung der Illusionen und damit ein freier, unabhängiger, auf die Vernunft sich bauender Mensch war. Seine moralischen Ziele waren die, so könnte man sagen, der französischen Aufklärung, des Rationalismus, und nicht nur der französischen, der Aufklärung, des Rationalismus, des Glaubens an die Vernunft. Aber sie stellten das ein Ziel dar, was über das hinausging, was die Überpsychologie und der Psychologie verstand oder was die übrige Psychologie sich setzte. Die setzte sich ja gar kein Ziel, außer dem, den Menschen besser funktionieren zu machen. Das Freudsche Ziel war ein Modell des Menschen, das in vieler Weise mit den der großen Aufklärungsphilosophen übereinstimmte. Seine Theorie, das heißt die Art und Weise, wie er sie formulierte, die allerdings war sehr vom Zeitgeist bestimmt, vom Darwinismus, vom Materialismus seiner Zeit, vom Instinktivismus. Und so formulierte er seine Theorie in vieler Weise, als ob er selbst ein Instinktivist wäre. Und das hat zu großen Missverständnissen über Freud geführt. Und ich will nun im Folgenden zunächst einmal zu zeigen versuchen, was ich, und das ist natürlich eine persönliche Auffassung, die nicht von allen und sogar vielleicht nicht von den meisten geteilt wird, was ich als den Kern der Freudschen Entdeckungen ansehe. Ich kann mich mit dem, was ich hier als das Wesentliche, als den Kern der Psychoanalyse bezeichne, zunächst einmal auf Freud berufen, der selbst gesagt hat, dass jeder der drei Begriffe, drei Konzepte anerkennt, sich mit Recht als ein Vertreter der Psychoanalyse bezeichnen kann. Und diese drei Konzepte waren das Unbewusste, der Widerstand und die Übertragung. Oder Sie können auch am Anfang sagen, statt des Unbewusstes, das Unbewusste, die Verdrängung, der Widerstand und die Übertragung. Das ist heute leicht vergessen von den meisten Menschen, die, wenn sie an Psychoanalyse denken, denken an Ich, Über-Ich und Es, an den Ödipus-Komplex, an die Sexualität. Und das sind gerade die Dinge, die Freud aus seiner Grunddefinition der Psychoanalyse herausgelassen hat. Ich möchte versuchen nun, Ihnen diese drei Begriffe etwas klarer vorzuführen und dabei mich auf Beispiele zu beschränken, die aus dem täglichen Leben sind, die Sie bei sich und bei denen, mit denen Sie umgehen, leicht beobachten können, wenn Sie nur Ihre Augen aufmachen. Zunächst einmal das Verdrängte. Das heißt, dass wir häufig von Motiven bestimmt sind, deren wir uns vollkommen unbewusst sind. Lassen Sie mich mit einem kleinen, banalen Beispiel beginnen. Vor einiger Zeit hatte ich den Besuch eines Kollegen und ich wusste, dass er mich nicht besonders mochte und war sogar etwas erstaunt, dass er mich besuchte. Er kommt die Treppen herauf, reicht mir die Hand und sagt fröhlich: Auf Wiedersehen. Ja, das heißt ja, unbewusst wollte er schon wieder gegangen sein. Er hatte diesen Besuch nicht mit großer Freude entgegengesehen. Und sein Unbewusstes kam zur Sprache, indem er sagte: Auf Wiedersehen statt Guten Tag. Ja, was konnte man da sagen? Gar nichts. Da er selbst ein Psychoanalytiker war, wusste er genau, dass er sich enthüllt hatte, und er konnte nicht sagen: Ja, das wollte ich ja nicht sagen, denn das wäre ja nur sehr naiv gewesen. Denn wir beide wussten, Es kam nicht darauf an, was er sagen wollte, sondern was sein Unbewusstes oder was er unbewusst oder sogar nicht einmal unbewusst fühlte, nur was er nicht sagen wollte. Es war halt nur peinlich und man sagte gar nichts, aber das ist ein Beispiel, wie es 100-mal passiert, und Freud hat viele solcher Beispiele gegeben. Oder nehmen Sie ein anderes Beispiel. Sie nehmen einen sadistischen Vater, der seinen Sohn prügelt. Das gibt es ja nun seltener heute, denke ich, als es vor 50 Jahren war. Ein sadistischer Vater, das heißt ein Mann, der ein Vergnügen daran hat, anderen Schmerzen zuzufügen oder seine strenge Kontrolle über andere auszuüben. Wenn Sie ihn aber fragen, warum er das tut, und gewöhnlich brauchen Sie ihn gar nicht zu fragen, er sagt das immer leicht von selbst, sagt er, ja, ich muss das tun, damit mein Sohn ein anständiger Mensch wird oder bleibt. Ich tue das aus Liebe für ihn. Glauben Sie ihm das? Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber sehen Sie sich einmal sein Gesicht an. Sehen Sie sich einmal an, wie er aussieht, wenn er prügelt. Die Augen, die einen leidenschaftlichen Zug annehmen. Sein Gesicht, das gespannt ist. Sie sehen in Wirklichkeit in diesem Gesicht einen Mann, der voller Hass und voller Freude ist, prügeln zu können. Sie sehen das, wir können dasselbe finden bei Polizisten, nicht bei allen, oder bei Krankenwärtern oder bei Gefängniswärtern oder bei vielen anderen Privatangelegenheiten. Es wird mehr oder weniger verhüllt, je nachdem der Mensch aus Selbstinteresse es verhüllen muss. Aber bleiben Sie beim Beispiel dieses Vaters. Wenn Sie ihn sehen, wissen Sie, sein Motiv ist nicht das, was er sagt, dass das zum Heil des Kindes geschieht. Das ist eine Rationalisierung. Sein Motiv ist sein sadistischer Trieb. Aber von diesem Motiv weiß er gar nichts. Nun, Sie finden solche Beispiele, dramatische und undramatische, überall, jeden Tag, wie Menschen ihre wirklichen Motive rationalisieren, sich ihrer nicht bewusst werden, sie verdrängen. Und warum? Weil sie aus vielen Gründen nicht ertragen können, von sich etwas zu wissen, was entweder ihrem Gewissen oder der öffentlichen Meinung so widerspricht, dass sie sich in einer für sich selbst sehr unangenehmen Lage befänden, wenn sie sich bewusst wären, was sie eigentlich treibt. So ziehen sie es vor, sich dessen nicht bewusst zu sein und deshalb nicht in Konflikt zu kommen mit einem Teil von sich selbst, mit ihrem besseren Selbst, wenn sie wollen, oder auch mit dem, was die meisten anständigen Menschen denken. Nun kommt dabei eine sehr interessante Folge der Verdrängung. Dass wenn Sie Menschen andeuten oder sagen, was ihre wirklichen Motive sind, dann reagieren die Menschen mit dem, und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, was Freud Widerstand genannt hat. Sie wehren sich gegen die Information, selbst die aus gutem Willen und in ihrem Interesse ihnen angebotene Information aufs Heftigste. Sie wollen nicht wissen, was die Realität ist, die in ihnen vorgeht. Sie verhalten sich nicht so auf diese Information, wie, sagen wir mal, ein Autofahrer, dem ein anderer Fahrer sagt, dass seine Tür nicht geschlossen ist oder seine Lichter nicht funktionieren, der nimmt ja diese Information dankbar zur Kenntnis. Nicht so die Menschen, denen man auf das Verdrängte hinweist, sondern die reagieren mit Widerstand. In all den Fällen von Verdrängung, die ich vorher erwähnt habe, in all diesen Fällen kann man erwarten, dass die Menschen mit Widerstand reagieren, wenn man sie darauf hinweist, was eigentlich in ihnen vorgeht. Das heißt, was die Realität ist, ihre innere Realität ist, statt der Fiktion, der Rationalisation, die sie sich aufbauen. Nun, wie reagieren denn die Menschen im Widerstand? Eine hauptsächliche Reaktion ist Ärger, Wut, Aggression. Wenn die Menschen das hören, was sie nicht hören wollen, werden sie wütend. Sie wollen sozusagen den Zeugen der Tat entfernen. Sie können ihn nicht gut umbringen, denn das wäre zu riskant. So entfernen sie ihn sozusagen in symbolischer Weise. Das alles ist natürlich anders, wenn ein Mensch sich wirklich ändern will. Wenn ein Mensch sich wirklich verstehen will. Wenn er wirklich die Wahrheit über sich wissen will, um sich ändern zu können, dann reagiert er im Großen und Ganzen nicht mit Ärger, nicht mit Fortlaufen, nicht mit den anderen Reaktionen, sondern er ist im Grunde dankbar, dass man ihm etwas sagt, was für seine Entwicklung notwendig ist. So dankbar, wie er dem Arzt wäre, wenn er eine Diagnose macht, dass er eine Krankheit hat. Aber die meisten Menschen sind ja nicht darauf bedacht, sich zu ändern, sondern nur zu beweisen, dass sie sich nicht zu ändern brauchen und dass der andere immer schuld ist. Im Grunde genommen kann man wohl ohne Übertreibung sagen, dass ein großer Teil unserer Energie darauf verwandt wird, zu verdrängen und dann Widerstand zu leisten, wenn das Verdrängte berührt wird. Das ist natürlich eine ungeheure Verschwendung an Energie, die viele Menschen daran hindert, diese Energie für fruchtbare Zwecke zu verwenden. Und nun komme ich zum dritten Begriff, nämlich dem Begriff der Übertragung. Im engeren Sinn hat Freud damit gemeint, dass der Patient den Analytiker erlebt als eine Person der frühen Kindheit, also als den Vater, die Mutter, und dass seine Reaktionen zum Analytiker im Grunde genommen nicht die sind, wie zu dem Menschen, der real ihm gegenüber sitzt oder hinter ihm sitzt, sondern als dem Menschen, den er in ihm erlebt. Und das ist den Vater oder die Mutter oder ein Großvater, wie er ihn als Kind erlebt hat. Ich will Ihnen nur ein kleines Beispiel geben, dass das recht drastisch zeigt. Der große Analytiker, amerikanische Analytiker Harris Doug Sullivan, erzählte mir einmal von einer Patientin, die ihn schon für 3 Wochen gesehen hatte und dass sie nach der 3. Woche, als sie aus dem Zimmer gehen wollte, sagte, ihn sich anguckte und sagte, was? Sie haben ja gar keinen Bart. Sullivan hat nie einen Bart getragen. Sie hat für 3 Wochen geglaubt, dass er einen Bart hat, weil ihr Vater einen Bart hatte. Dieser Mann, dieser Psychiater war ein X, war nicht dieser reale Mensch, sogar visuell gesehen, sondern er war der Vater, sodass das sogar zu der Illusion geführt hat, der Mensch hat einen Bart. Aber, und das ist mir wichtig auszuführen, der Begriff der Übertragung hat eine Bedeutung, die weit über das hinausgeht, was man in der psychoanalytischen Therapie beobachten kann. Ganz allgemein gesehen ist vielleicht die Übertragung die wichtigste Ursache oder eine der wichtigsten Ursachen für menschliche Konflikte und menschliche Irrtümer in der Einschätzung der Realität. Das heißt, in der Übertragung sehen wir die Welt durch die Brille unserer Wünsche und Ängste und verwechseln Illusionen mit Realität. Wir sehen andere Menschen nicht so, wie sie wirklich sind, sondern wie wir uns wünschen, dass sie seien, oder wie wir Angst haben, dass sie seien. Und diese Illusion vom anderen Menschen nimmt den Platz ein seiner Realität. Wir erkennen ihn nicht, wie er wirklich ist, sondern nur, wie er ist, von unseren Wünschen und Ängsten aus gesehen, und verhalten uns zu ihm nicht als zum realen Menschen, sondern zu dem Menschen, der das Produkt unserer Fantasie ist. Ich will Ihnen nur ein paar Beispiele geben, wo das so wichtig ist. Sie finden eines der wichtigsten Beispiele in dem nicht gerade seltenen Vorgang, wenn Menschen sich verlieben. Das kommt ja jetzt weniger vor als früher, weil die Sachen einfacher gehen. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Aber sagen wir mal, wenn Menschen sich wirklich verlieben, dann sind sie ganz erfüllt von der Schönheit, den Tugenden, den Eigenschaften, den guten Eigenschaften des anderen Menschen und ungeheuer angezogen. Und das hat früher oder auch jetzt noch manchmal führt es zur Heirat. Und dann nach einem halben Jahr sehen sie, das ist ja gar nicht der Mensch, in den sie sich verliebt hatten. Das ist ein ganz anderer Mensch. Sie hatten sich verliebt in ein Phantom. Sie hatten sich verliebt in einen Gegenstand der Übertragung, weil sie in diesem anderen Menschen nur das gesehen haben, was sie sehen wollten. Vielleicht mütterliche Züge, vielleicht Güte, Gescheitheit, Ehrlichkeit, was weiß ich. Und sie haben nicht gesehen, dass das eine Illusion ist. Sie hassen dann häufig den anderen Menschen, weil sie glauben, dass er sie enttäuscht hat. In Wirklichkeit haben sie sich selbst getäuscht, weil sie nicht die Realität, sondern die Illusion gesehen haben. Aber das muss nicht so sein. Das sollte nicht so sein. Und es würde nicht so sein, wenn die Menschen lernen würden, die Übertragung zu verstehen. Wenn sie lernen würden, zu sehen, wie häufig sie ein falsches, illusorisches Bild von anderen haben, weil sie etwas sehen oder jemanden sehen, wie sie ihn sehen möchten. Manchmal sind die unwichtigen kleinen Handlungen sehr viel wichtiger als das, was die Menschen so betonen, als die großen Reden, die sie halten. Wenn das so wäre, dann würde allerdings in dem Maße, in dem eine solche Besserung erzielt wird, sowohl die Liebe, die Ehe, das politische Leben ganz wesentlich von einer Plage befreit werden, von einem Fluch befreit werden, dass die Menschen in der Illusion leben, dass die Richtigen und die Guten zu finden und in Wirklichkeit nicht sehen, dass sie der Übertragung nachgeben, dass sie nicht die Realität sehen können. Das ist allerdings nicht einfach zu lernen. Das erfordert ein Studium, Praxis jeden Tag. Sie haben das Laboratorium, wie ich schon vorher sagte, ja zu Hause, bei sich in ihrem täglichen Umgang. Beobachten Sie sich, beobachten Sie die Menschen. Und im Übrigen hat die Television hier einen großen Vorteil in dieser Hinsicht, neben den vielen Nachteilen, die sie hat. Die Television verrät sehr genau Dinge vom anderen Menschen, weil sie das Gesicht und die Gesten und den Ausdruck so genau beobachten können. Sie können eine Menge erfahren über den politischen Führer, wenn er an der Television spricht und sie ihn dort sehen. Aber sie werden nur eine Menge erfahren, wenn sie wissen, wie man richtig beobachtet. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass die kritische Auflösung der Übertragung in jeder Hinsicht, in persönlichen Beziehungen und in politischen Beziehungen, von entscheidender Wichtigkeit für eine Verbesserung des politischen und persönlichen Lebens der Menschen sein könnte und wert ist, sehr ernst genommen zu werden. Thank you. Nachdem wir uns mit den wichtigsten Errungenschaften und der Entwicklung der Psychoanalyse beschäftigt haben, taucht nun eine letzte und wichtige Frage auf, und das ist die: Was ist eigentlich die Zukunft der Psychoanalyse? Und darüber möchte ich nun einiges sagen, was nicht so einfach ist, weil die Meinungen hierüber außerordentlich verschieden sind. Sie finden im Großen und Ganzen zwei extreme Meinungen als Antwort zu dieser Frage. Die eine ist, die Analyse ist ganz nutzlos, sie hat gar keine Erfolge, es macht gar keinen Unterschied aus, ob man jemanden analytisch zu heilen versucht oder nicht. Und das andere Extrem ist, die Analyse ist eine Kur und Lösung für alle seelischen Probleme. Und wenn immer jemand ein Problem hat, dann muss er sich hinlegen und muss sich 3-4 Jahre analysieren lassen, und sonst gibt es keine andere gute Idee. Das war bis vor einiger Zeit in Amerika eine außerordentlich verbreitete Einstellung, die aber gerade in den letzten Jahren durch das Aufkommen anderer Therapien etwas geschwächt worden ist. Nun einige Worte über die extreme negative Kritik. Ich glaube, dass diese Kritik, die sagt, die Analyse hat gar keine Heilwirkung, unhaltbar ist. Das ist nicht nur meine Erfahrung als Analytiker, der seit über 40 Jahren praktiziert, sondern auch viele andere und relativ objektive Kollegen. Da sind die Daten schlecht ausgewählt, wenn man das behauptet. Es sind außerdem, wird häufig vergessen, dass natürlich in vielen Fällen Analytiker nicht genügend kompetent sind. Das kommt in jedem Beruf vor. Und auf der anderen Seite oft die Auswahl der Patienten nicht glücklich ist, dass man versucht hat, Patienten zu analysieren, für die diese Methode nicht geeignet ist. Aber in Wirklichkeit sind vielen Menschen von Symptomen von der Analyse geheilt worden, und mehr als nur von Symptomen ist es so, dass viele Menschen zum ersten Mal gelernt haben, über sich selbst klarer zu sein, mit sich selbst ehrlicher zu sein, etwas freier zu sein, etwas mehr näher an der Realität zu stehen. Und das ist selbst ein außerordentlich wichtiger Vorgang, ein außerordentlich wichtiges Resultat, was von sehr vielen Menschen unterschätzt wird, die immer nur fragen, ja, wie steht's denn mit dem Symptom? Aber nicht alle Kritik ist unberechtigt. Ich möchte einige der meiner Meinung nach berechtigten Kritiken hier anführen. Sehr häufig hat die Psychoanalyse ausgeartet in freies Geschwätz. Freud hat begonnen mit der Idee der freien Assoziation, dass man alles sagt, was einem einfällt. Und er hat angenommen, dass dann die Dinge gesagt werden, die ganz aus der Tiefe kommen, die ganz echt sind, die von Bedeutung sind. Aber wenn Sie sich viele Analysen heute ansehen, dann schwätzen die Leute nur so daher und reden zum 100. Mal über ihren Mann und was der getan hat und über die Eltern, was die getan haben. Es kommt dabei überhaupt nichts heraus. Es ist immer wieder dasselbe. Und jemand hört zu und sie haben das Gefühl, damit wird etwas gewonnen und damit werden sie schließlich sich ändern. Mit Reden ändert sich niemand. Mit Reden allein. Das ist nicht die Methode, die Freud gemeint hat. Die Methode der Aufdeckung und die Methode des Kämpfens mit dem Widerstand. Oder eng damit verwandt ist der Glaube, den viele Menschen haben, dass man ohne Anstrengung etwas erreichen kann. Und sogar so etwas Wichtiges wie schwere Probleme zu lösen. Ohne Anstrengung kann man im Leben nichts erreichen, auch wenn die Annoncen Ihnen versprechen, dass Sie in wenigen Stunden dies oder jenes lernen können. Wer Anstrengung fürchtet, ja sogar wer Frustration oder Leiden fürchtet, der wird nie etwas erreichen. Und so kommen die Leute, die glauben, wenn sie nur lang genug reden, dann werden sie zum Schluss wie aus einer Maschine die Heilung oder die Besserung sehen. Die kommt aber mit dieser Methode nie. Ein anderer Fehler ist, dass man intellektualisiert, statt zu erleben. Man redet und redet und redet über Theorien. Und was es bedeutet hat, dass die Großmutter einen einmal geschlagen hat und dieses und jenes. Und wenn man sehr gebildet ist, dann macht man sehr komplizierte Theorien. Und in Wirklichkeit redet man nur Theorie über Theorien, aber man erlebt nichts. Man erlebt nichts, was in einem ist. Man erlebt nicht seine Angst. Man erlebt nicht seine Lieblosigkeit, seine Abgeschlossenheit von anderen Menschen. Das alles ist vom Widerstand geschützt. Und das natürlich entspricht einem Zug der Zeit, die ja sowieso dahin geht, den zerebralen Menschen vorzusehen. Mit Denken macht man alles. Fühlen ist nur ein unnötiger Ballast, den man möglichst wenig benutzt. Und endlich kann man sagen, es gibt heute viele Menschen, die denken, dass wenn sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, das Erste ist, man läuft zu einem Psychoanalytiker, die gar nicht daran denken, dass man ja erst einmal versuchen sollte, selbst mit seinen Schwierigkeiten fertig zu werden. Und erst dann, wenn man das nicht gut kann, und wenn man weiß, woran man gescheitert ist, einigermaßen wenigstens, dann soll man jemand anders fragen. Die Analyse bleibt immer noch die beste Therapie für eine Reihe von Störungen, nämlich die Ich-Bezogenheit oder mit einem anderen Wort der Narzissmus, was zur gleichen Zeit heißt die Unbezogenheit zu anderen Menschen, Flucht in Illusionen, gestörtes seelisches Wachstum, aber auch Symptome wie ein Waschzwang und eine ganze Reihe von Symptomen obsessiver Art und kompulsiver Art, die man eben mit keiner anderen Methode wirklich und fruchtbar heilen kann als der Psychoanalyse. Aber einen vielleicht noch wichtigeren Platz als den für die Kur oder Heilung von Krankheiten hat die Psychoanalyse in einer ganz anderen Richtung, nämlich als eine Methode zur Förderung seelischen Wachstums und der menschlichen Selbstentfaltung. Nun, ich muss gestehen, dass diesen Wunsch nach seelischer Entfaltung heute nur eine kleine Minderheit hat. Die meisten Menschen, und ich habe das schon vorher einmal betont, haben ein ganz anderes Ziel. Mehr zu haben, mehr zu konsumieren. Wenn sie 20 Jahre alt sind, denken sie, sind fertig. Und von dann geht ihr ganzes Streben darauf hin, dieses fertige Instrument gut zu benutzen. Und wenn sie menschlich sich noch verändern würden, das erscheint ihnen nur als einen Nachteil. Denn wenn man sich verändert, dann passt man ja nicht in die Schablone herein, mit der man rechnet. Dann weiß man ja nicht, ob man noch dieselbe Meinung hat in 10 Jahren, wie man sie jetzt hat. Und weiß Gott, wie das dann mit dem Fortkommen steht. Die meisten Menschen wollen also gar nicht wachsen und wollen sich nicht entfalten. Sie wollen sich benutzen. Und das wird auch allgemein als der richtige Weg zu leben anerkannt. Mit gewissen Ausnahmen allerdings, die heute in der ganzen westlichen Welt zu sehen sind, vielleicht ganz besonders in den Vereinigten Staaten. Das heißt nämlich, dass sehr viele Menschen heute erkennen, dass wenn sie alles haben und alles genießen und noch mehr, dass sie trotzdem ganz unerfüllt und unglücklich sind, dass das Leben trotzdem für sie keinen Sinn hat, dass sie deprimiert sind, dass sie ängstlich sind, dass sie sich fragen, ja, wozu leben wir denn? Hier, glaube ich, hat die Analyse einen ganz wesentlichen Platz, nämlich als Praxis, sich selbst zu erkennen, seine eigene Realität zu sehen und damit von Illusionen frei zu werden von dem Getriebensein, von Angst, von Habgier, von Gier ganz im Allgemeinen und imstande zu werden, die Welt anders zu erleben, nämlich als Gegenstand meines Interesses, meiner Bezogenheit, meiner schöpferischen Kraft, indem ich mich als Gegenstand vergesse und mich als den handelnden, fühlenden, als den nicht entfremden Menschen erlebe. Das kann geübt werden. Zu dieser Übung kann die Analyse beitragen, indem sie eine Methode darstellt, wirklich sich zu erleben, wer man ist, wo man steht, wohin man geht. Dazu ist es günstig, wenn man eine Analyse durchmacht bei einem Analytiker, der diese Dinge versteht, der nicht auch glaubt, dass der Zweck der Analyse ist, den Menschen angepasster zu machen. Aber diese Analyse sollte nicht zu lange dauern. Das macht häufig abhängig. Wenn man genügend gelernt hat, um das Werkzeug zu gebrauchen, dann sollte man beginnen, sich selbst zu analysieren. Und das ist eine Aufgabe, die das ganze Leben durchdauert. Das macht man bis zum letzten Tag des Lebens. Am besten jeden Morgen, verbunden mit Atemübungen, mit Konzentrationsübungen und mit, wie man sie zum Beispiel findet, in der indischen Meditation, in der buddhistischen Meditation, wollte ich sagen, und wie man sie in der Literatur überhaupt finden kann, in verschiedenen Religionen. Das Wesentliche davon ist, sich aus dem Getriebe herauszuhalten, zu sich selbst zu kommen, einen aufzuhören, ständig Anreizen zu folgen und sich selbst zu erleben, selbst aktiv zu werden. Ich glaube, wenn man das tut, und ich habe viele Beispiele gesehen und an mir persönlich auch erlebt, dann hat das einen sehr großen Vorteil für die Erlebnisfähigkeit des Menschen und für seine Gesundung, nicht im medizinischen Sinn, nicht im alltäglichen Sinn, sondern für seine Gesundung in einem seelischen, wenn Sie so wollen, moralischen oder spirituellen Sinn. Dazu aber braucht man Geduld, und Geduld ist heutzutage eine der am wenigsten verbreiteten Eigenschaften. Wer es versuchen will, dem wünsche ich viel Glück dabei. Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute über die Liebe zum Leben. Erich Fromm in einer langen Nacht. Eine Sendung von Hans-Jürgen Schulz. Sommer 1973. Es ist fast 30 Jahre her, dass Hans-Jürgen Schulz mit dem großen alten Mann der Psychoanalyse, Erich Fromm, ein mehrstündiges Gespräch zu seinem Hauptwerk geführt hat. Damals war die deutsche Veröffentlichung der Anatomie der menschlichen Destruktivität in Vorbereitung. Zuvor hierzulande nur in verstreuten Schriften, in ungenügenden Übersetzungen zugänglich, gewann Fromm mit dieser Publikation nun die Aufmerksamkeit, die ihm in Amerika seit Jahrzehnten zuteil wurde. Die Anatomie der menschlichen Destruktivität wurde einer der Marksteine in der geistigen Auseinandersetzung während des letzten Drittels des 20. Jahrhunderts. Fromm unterscheidet zwischen defensiver Aggression, die der Erhaltung des Lebens beim Menschen wie beim Tier gilt, und einer Destruktivität und Grausamkeit, die spezifisch menschlich ist. Und er sucht von den Grundvoraussetzungen der menschlichen Existenz ausgehend Antwort auf die Frage, weshalb der Mensch der einzige Mörder unter den Säugetieren ist. Fromm zeigt in seinem Hauptwerk detailliert und in überraschenden und enthüllenden Studien zu Adolf Hitler und anderen, wie nicht vorhandene Liebesfähigkeit und das Unvermögen, sich rational zu verhalten, notwendigerweise dazu führen, dass eine Leidenschaft entsteht, Leben entweder absolut zu kontrollieren oder zu zerstören, zu vernichten. Das Buch über die menschliche Destruktivität umfasst beinahe 500 Seiten. Es überschreitet, wie jede seiner Schriften, die Grenzen der Fachliteratur. Aber es bleibt einem Kreis besonders interessierter Leser vorbehalten. Doch im Gespräch gelingt es Erich Fromm mit einer erstaunlichen Mühelosigkeit, wesentliche Thesen lebendig und plausibel zu veranschaulichen. Der Wissenschaftler Erich Fromm war immer auch der Erzähler, der Vermittler, aufgewachsen in der doppelten Tradition, der des Buches und der fundamentalen Mündlichkeit. Herr Fromm, Sie haben in 5- oder 6-jähriger Arbeit ein Buch geschrieben, das in Amerika schon vorliegt, im Herbst auch bei uns in Deutschland erscheinen soll und das sich befasst mit den Problemen menschlicher Aggression. Dieses Buch ist, wenn man so will, ein Gegenbuch. Es richtet sich gegen sehr viele und sehr populäre Vorstellungen von menschlicher Aggression. Es enthält ein Kapitel, das sicher bei uns unter anderem Aufmerksamkeit erregen wird, nämlich ein Kapitel über Hitler, eine Analyse Hitlers. Auch da könnte man sagen, es ist ein Gegenkapitel, denn es unterscheidet sich sicher sehr grundlegend von dem, was bei uns im Augenblick Interesse findet. Ja, diese Analyse von Hitler, die unterscheidet sich sowohl von dem, was historisch erschienen ist jetzt in Deutschland, sie unterscheidet sich auch sehr wesentlich von einigen psychoanalytischen Versuchen, Hitlers Psychobiografie zu schreiben, also eine analytische Biografie zu schreiben. Ich habe selbst schon 1941 in einem Buch versucht, eine kurze Analyse von Hitler zu geben, allerdings ohne auf das Kindheitsmaterial einzugehen. Der jetzige Versuch, der sehr viel ausführlicher ist und das letzte historische Material benutzt, geht sehr viel weiter. Ich hatte in der ersten Analyse 1940 im Wesentlichen Hitler gesehen als sadistischen Menschen, also einen Menschen, wie ich das auffasse, mit einer unbeschränkten Leidenschaft für Kontrolle über andere, also für Macht und Kontrolle. Ich bin inzwischen aufgrund meiner Arbeiten und Einsichten dazu gekommen, einen anderen Faktor zu sehen, der mir im Falle von Hitler wichtiger erscheint. Und das ist ein Begriff, den ich geprägt habe, nämlich den der Nekrophilie. Es ist eigentlich ein Begriff, der sonst nur auf eine sexuelle Perversion angewandt wird. Aber ich folge dem Beispiel des großen spanischen Philosophen Unamuno, der in einer Rede 1936 in Salamanca darüber sprach, dass das Motto der Phalangisten, es lebe der Tod, dass das ein nekrophiles Motto ist. Das heißt, was ich unter Nekrophilie verstehe, im nicht sexuellen und nicht physischen Sinn, ist die Anziehung an alles das, was tot, unlebendig ist, was hinausläuft auf ein Zergliedern, aus ein Zerstören lebendiger Zusammenhänge, das rein Mechanische im Gegensatz zu der Liebe am Leben. Nekrophilie heißt ja die Liebe an dem Toten, an dem, was tot ist. Nekros, der Leichnam, es ist nicht die Liebe zum Tod, sondern die Liebe an dem, was tot ist, was nicht lebendig ist. Im Gegensatz dazu steht die Liebe zum Lebendigen, an alledem, was wächst, was strukturiert ist, was eine Einheit bildet, was nicht zerstückelt ist. Nun, um auf Hitler zurückzukommen, wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, muss man sagen, die einfache Tatsache, dass Hitler den Krieg angefangen hat, der zur Zerstörung von Millionen von Menschen geführt ist, die kann man ihm ja nicht als etwas Besonderes vorhalten. Das haben ja Feldherren und Staatsmänner seit den letzten 6000 Jahren immer wieder gemacht. Und immer wieder bewusst, mehr oder weniger, mit der Rationalisierung, das ist fürs Vaterland notwendig und so weiter. Dass er hilflose Menschen umgebracht hat, nun, das ist schon etwas Besonderes, was die Generäle und Staatsmänner, die Kriege gewollt haben, nicht getan haben. Und der wesentliche Punkt meiner Analyse von Hitler liegt daran zu zeigen, dass Hitler ein Mensch war, der im tiefsten Grunde das Lebendige gehasst hat. Wenn man sagt, Hitler hatte Juden gehasst, so ist das natürlich richtig. Aber was falsch daran ist, ist, dass dieser Satz eigentlich zu eng ist. Er hatte Juden gehasst, er hat die Deutschen gehasst. Denn wie er seinen Sieg verloren hat, wie sein Ehrgeiz gescheitert ist, da wollte er, dass ganz Deutschland zugrunde geht. Das hat er schon 1942 einmal gesagt. Wenn der Krieg verloren wird, dann verdient das deutsche Volk nicht weiter zu leben. Diesen nekrophilen Charakter darzustellen in Hitler und zu beschreiben, was diese Anziehung am Zerstörerischen ist, das ist eines der wesentlichen Punkte in diesem Buch, das ich geschrieben habe. Hitler hat dabei nur die Rolle eines Beispiels, eines sehr gut bekannten Beispiels. Und im Allgemeinen ist in der Literatur das nicht genügend betont. Und haben Sie also anhand von Hitler einen nekrophilen Charakter beschrieben? Was wäre der biophile Mensch? Diese Frage ist ja mindestens genauso wichtig wie die andere. Ja, also der biophile Mensch, wörtlich gesprochen, wäre das der Mensch, der das Leben liebt, der zu leben liebt, der das Lebendige liebt. Das Lebendige liebt ist vielleicht besser, als das Leben liebt. Denn das Leben lieben, das ist schon etwas zweideutig. Rein physiologisch sind wir alle schon dazu disponiert, dass wir das Leben lieben, weil es instinktmäßig wir uns gegen das Sterben oder gegen den Tod wehren. Aber das Lebendige lieben, ja, das ist eine sehr besondere Sache. Nicht alle Menschen lieben das Lebendige. Oder sogar, wenn man sagt, von einem Menschen, der liebt das Leben wirklich, dann weiß man eigentlich, was man damit meint. Das ist keine leere Phrase. Das sind Menschen, die sich an allem Lebendigen freuen. Ob das nun ist das Wachstum eines Kindes, einer Blume, einer Pflanze, einer Idee, einer Organisation. Das, was sie anzieht, und nicht nur anzieht passiv, sondern wozu sie beitragen wollen, ist Wachstum, Struktur, Integration, ist eben das Sein des Lebendigen. Das heißt, der Gegensatz auch nicht nur zum Toten, sondern, wenn ich es einmal anders ausdrücken soll, zum Ding, zur Verdinglichung. Es gibt viele Fälle, in denen man den Unterschied zwischen dem Menschen, der das Tote und der das Lebendige liebt, ganz deutlich sehen kann, wenn man nur einige Aufmerksamkeit hat. Sie werden finden, dass zum Beispiel die nekrophilen Menschen, auch Hitler gehört dazu, im Gesichtsausdruck etwas zeigen, was unlebendig ist. Zum Beispiel nicht lachen können. Hitler konnte nur grinsen. Aber er hatte kein freies Lachen. Hitler hatte einen Zug, den manche dieser Nekrophilen Menschen haben nämlich eine Art Schnüffelzug im Gesicht, als ob sie etwas Schlechtes röchen. Nur, dass gar kein schlechter Geruch da wird. Das Gesicht hat einen leichten Schnüffeleindruck. Und tatsächlich sehen sie, dass für diese Menschen alles, ihm alles Lebendige eher Dreck ist, tot ist. Und dass eine sehr archaische Form der Beziehung kommt. Das Riechen, das Schnüffeln. Hentig hat eine ganze Reihe von Fällen erwähnt aus der kriminologischen Literatur, wo man dasselbe sieht. Zum Beispiel bei solchen Menschen die Lust, schlechte Gerüche zu riechen. Das ist bei solchen Typen ganz charakteristisch. Modrige Gerüche oder Exkremente, Verfaultes, das ist eine Perversion, die ganz klar und ganz direkt bei solchen Leuten oft eine Rolle spielt. Sie zeigt sich im Gesichtsausdruck auch. Bei einem biophilen Menschen sehen Sie einen Gesichtsausdruck, der lebendig ist, der dem Leben zugewandt ist, der reagiert. Sie finden zum Beispiel bei dem nekrophilen Menschen, dass sein Gesichtsausdruck steif bleibt. Er reagiert nicht. Er ist erfroren. Bei dem biophilen Menschen sehen Sie, dass sein Gesichtsausdruck sich bewegt, dass er lebendig reagiert zu Dingen, dass er aufleuchtet, wenn er etwas Lebendiges sieht. Oder man kann es auch noch anders beschreiben. Der nekrophile Mensch ist unendlich langweilig. Der biophile Mensch ist nie langweilig. Es kommt gar nicht darauf an, worüber er redet. Es kann etwas ganz Unwichtiges sein. Aber es ist immer in dem, was er sagt, etwas Lebendiges. Der nekrophile Mensch, der kann etwas sehr Gescheites sagen, aber es bleibt tot. Und es ist, wenn man sich darin beobachtet, kann man sehen, es kann ein, sagen wir mal, ein Intellektueller etwas ungeheuer Gescheites sagen und doch ist man gelangweilt. Und ein viel weniger brillanter Mensch kann etwas viel Einfaches sagen. Das führt wieder zur Frage der Unterhaltung zurück. Und man ist gar nicht gelangweilt, sondern angeregt, weil Leben spricht. Was anzieht, ist ja immer das Lebendige. Ein Mensch wird anziehen durch seine Lebendigkeit. Die Menschen glauben heute, besonders die Frauen, besonders man wird geliebt und anziehend, indem man sich zu einer anziehenden Sache macht, sein Gesicht so und so beschmiert oder in bestimmte Falten legt oder bestimmten Ausdruck imitiert, der modern ist und anziehend sein soll. Naja, viele fallen darauf herein, die wenig sensitiv sind. In Wirklichkeit gibt es nur eins, was anzieht, und das ist Lebendigkeit. Und man kann beobachten, dass wenn zwei Menschen dabei sind, sich zu verlieben, dann ziehen sie sich gegenseitig an, weil eben dem Wunsch, sich zu gefallen, sich anzuziehen, sie tatsächlich lebendiger sind als gewöhnlich. Und das Unglückliche daran, dass wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dieser Wunsch, lebendig zu sein oder auch ihre Fähigkeit dazu, schon sehr abgenommen hat. Und dann sind sie einfach anders. Und sie beide nach einiger Zeit lieben sich nicht mehr. Sie wissen auch gar nicht mehr, warum sie sich eigentlich verliebt haben. Denn der Mensch ist anders. Der Mensch ist nicht mehr schön. Er hat nämlich nicht mehr die Schönheit, die die Lebendigkeit im Gesicht gibt. Nun, bei dem nekrophilen Menschen ist das Gesicht nie schön, sondern es ist immer eher langweilig. Beim Hitler sehen Sie das ja aus den Berichten. Speer hat mir einiges davon erzählt, wie fast unerträglich langweilig seine, es war bei ihm zum Abendessen oder Mittagessen und die Gespräche. Er hat weiter geredet und geredet und überhaupt nicht gemerkt, dass alle gelangweilt waren. Und er selbst war so gelangweilt, dass er manchmal eingeschlafen ist bei seinen eigenen Worten. Das ist typisch nekrophil. Unlebendig. Dieser Begriff der Nekrophilie und Biophilie, der hat sich bei mir selbst gebildet durch wohl ihm ganz wesentlich auch, nicht nur durch meine klinischen Erfahrungen, es ist ein wesentlicher Teil, auch durch Freuds Begriff des Lebens- und Todestriebs. Ich habe diesen Begriff ursprünglich immer abgelehnt, also für lange Zeit abgelehnt, wie die meisten Analytiker. Und zwar aus dem Grunde, dass mir vorkam, ja, das ist ja eine reine Spekulation, das hat gar keine empirische Tatsache und das war mir zu spekulativ und abstrakt. Dann aber habe ich von meinen klinischen Erfahrungen her gesehen, dass zwar das theoretische Konzept, was Freud hat, tatsächlich mir nicht richtig zu sein scheint, dass er aber wie so häufig etwas ungeheuer Wichtiges getroffen hat, wenn auch in einer theoretisch verbesserungswürdigen Weise. Nämlich, dass die zwei Urkräfte im Menschen sind. Die Hinneigung zum Lebendigen und die Hinneigung zum Toten und Zerstörerischen. Und Freud hat das sehr schön ausgedrückt. Er hat gesagt, der Eros, der Lebenstrieb oder wie er auch gesagt hat, der Liebestrieb, hat die Tendenz, Einheiten zu vereinigen, der Integration des Ganzen, einer Struktur, während der Todestrieb die Desintegration, das Zerstückeln, wie ich es nennen würde, zum Ziel hat. Der Hauptunterschied der Freud'schen Begriffsbildung und der der Nekrophilie und Biophilie liegt in zwei Punkten. Erstens einmal und vielleicht am wichtigsten darin, dass bei Freud der Mensch, dass beide Kräfte parallel geschaltet sind. Dass also die Zerstörung, Lust sowohl wie die Integration und die Lebensfreude, beide gleich stark im Menschen angelegt sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube es nicht zum Teil aus biologischen Gründen. Denn vom Standpunkt des Überlebens macht es keinen Sinn, dass die Selbstzerstörung einen ebenso wichtigen Teil bilden sollte wie die Tendenzen zur Erhaltung und Förderung des Lebens. Wenn man einmal davon ausgeht, dass die Lebenserhaltung tatsächlich das biologisch oberste Prinzip ist. Und außerdem glaube ich es nicht aus einem anderen Grund, weil man zeigen kann, dass die zerstörerischen Tendenzen, also die Todestriebstendenzen, tatsächlich Resultate sind eines Versagens der Kunst des Lebens, des nicht richtigen Lebens. Dass der Mensch, der keine Möglichkeit hat, frei zu sein, sich zu entfalten, zu denken, der eingeengt ist, der in einer Klasse oder Gesellschaft lebt, wo alles mechanisch ist, wo alles unlebendig ist. Dieser Mensch verliert die Fähigkeit des Sprudelns. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel auch sozial gesprochen man diesen Unterschied findet. Zum Beispiel der kleine Mittelstand, also die untere Mittelklasse, die tatsächlich den Kern der hitlerschen Anhänger gebildet hat. Ja, das waren eben Menschen, deren ökonomische, soziale Situation verengt war, die keine Hoffnungen hatten, denn ihre Klasse war ökonomisch gesehen zum Untergang bestimmt im Wachstum des modernen Kapitalismus. Und wenn die Nazis ursprünglich einmal das Idyll geschildert haben, dass die Warenhäuser all den kleinen Kaufleuten gehörten und jeder seine kleine Nische dort hat, dann war das eine demagogisch außerordentlich anziehende, aber natürlich vollkommen unwirkliche Idee, denn der Nationalsozialismus hat ja die kapitalistische Entwicklung Deutschlands nicht gehemmt, sondern ungestört weitergehen lassen. Man kann es auch sehen bei einzelnen Menschen. Es gibt ja nicht selten Menschen, deren Familien so tot sind, dass diese Menschen ihre ganze Kindheit nie einen Hauch des Lebendigen spüren. Alles ist bürokratisiert, alles ist routinisiert, alles ist Eigentum. Alles ist Regel und jede spontane Lebensregung wird von den Eltern eigentlich wie etwas Schlechtes angesehen. Das Kind, das ja von Natur aus zweifellos die Tendenz hat, sehr lebendig und aktiv zu sein, gerade in neurophysiologischen Forschungen haben das gezeigt, das Kind wird mehr und mehr entmutigt, lebendig zu sein und nimmt dann einen anderen Weg. Einen Weg, in dem das Unlebendige angezogen wird. Und letzten Endes kann man sagen, dass wenn der Mensch nicht Freude aus seinem Leben hat, dann als Mensch, da er nicht wie ein Würfel sein will, den der Zufall hinwirft, will er sich rächen und er will lieber das Leben zerstören, als zu fühlen, dass er gar keinen Sinn aus seinem Leben machen konnte. Dass er zwar lebendig war, physiologisch, aber tot seelisch. Und dann kommt die aktive Zerstörungslust. Dann kommt die Leidenschaft, lieber alles zerstören und sich selbst auch, als sich einzugestehen, dass man geboren wurde und es verfehlt hat, je ein lebendiger Mensch zu sein. Das ist ein sehr bitteres Gefühl für die, die es erleben. Und es ist keine Spekulation nur, anzunehmen, dass dann dieser Wunsch zu zerstören die Reaktion ist. Wenn man mit einem solchen Nachdruck wie Sie das Wort Leben aussprechen und ausmalen kann, und wenn die Menschen nach ihrer Meinung eine humane Zukunft nicht mehr erringen können im Namen des Volkes oder im Namen des Gesetzes oder im Namen der Partei, oder im Namen der Sachzwänge, oder im Namen Gottes und was es da so alles an Autoritäten gibt, sondern nur noch im Namen des Lebens. Dann, und das ist jetzt meine Überlegung, muss doch Ihrem Interesse am Leben eigentlich ein Interesse an den Bedingungen folgen, in denen Leben sich voll entfalten kann. Wären wir also bei den Verhältnissen, die nicht so sind. Können Sie sich Bedingungen, können Sie sich Verhältnisse denken, die dem Leben zuliebe entstanden sind? Hat Ihr Gedanke von der Biophilie politische Konsequenzen? Sie sind im Unterschied zu den meisten Ihrer psychoanalytischen Kollegen ein ausgesprochen politischer, und zwar ein unabhängiger politischer Mensch. Das hängt doch ohne Zweifel mit Ihrem theoretischen Ansatz zusammen. Mögen Sie uns dazu noch einiges sagen. Ja, gerne. Und es ist ja ein persönliches und auch allgemein wichtiges Problem. Sie haben ganz recht, ich habe in den Jahren, in denen man eher einer politischen Partei angehört, in meiner Jugend nie einer politischen Partei angehört. Ich gehörte für einige Jahre der amerikanischen Sozialistischen Partei als Mitglied an, bis sie sich meiner Meinung nach so weit nach rechts entwickelt hat, dass auch mit dem größten Optimismus es nicht mehr möglich war, ein Mitglied zu bleiben. Aber ich bin ein extrem politisch interessierter Mensch. Ich war es schon von Jugend auf. Und ich glaube, nicht nur politisch interessiert, sondern auch politisch aktiv, nur nicht im Sinne einer Parteiaktivität. Es gibt eine politische Aktivität, sagen wir einmal, des parteilosen Menschen, die, glaube ich, außerordentlich wichtig ist. Die besteht zunächst einmal darin, klar zu sehen. Wenn jeder Mensch klar sähe, was vorgeht, dann sähe die Welt anders aus, als sie ist. Ganz anders. Speziell auch in den Demokratien, aber sogar in den diktatorischen Staaten, die auch nicht gegen die Meinung der Gesamtbevölkerung regieren könnten. Hier ist das Erste. Die meisten Menschen sehen nicht klar, geben sie Illusionen hin, sehen nicht kritisch. Eben weil sie parteiisch sind, nicht? Ich meine, in gewisser Beziehung ist doch Parteipolitisierung sogar so etwas wie Entpolitisierung. Ich will damit nicht

jeder Mensch träumt. Es kann nicht verwundern, dass der Traum die Menschheit zu allen Zeiten beschäftigt hat. Zwar wurde die Deutung der Träume, einst eine hohe Kunst, im Namen der Ratio für lange Zeit ins Reich des Okkultischen verbannt. Träume seien Schäume, hieß und heißt es noch, sie seien belanglos, nichtssagende Trug- und Wunschbilder. Vor gut 100 Jahren erschien dann Sigmund Freuds Buch »Der Traum und seine Deutung«. Es war zunächst verpönt, wurde verfemt, aber inzwischen wird Freuds Traumdeutung nur noch von Ignoranten ignoriert. Es gibt heute unterschiedliche Sciences of Dream, wissenschaftliche Beschäftigungen, deren Bedeutung zu leugnen unwissenschaftlich wäre. Der Traum ist aus der Existenz des Menschen so wenig wegzudenken wie das Atmen. Für die Psychoanalyse und für die Psychotherapie ist der Umgang, ist die Arbeit mit Träumen eine unentbehrliche Grundlage geworden. Das galt für die Literatur schon immer. Isaac B. Singer lässt eine seiner Romanfiguren sagen, der Schöpfer der Träume ist ein großer Schriftsteller. Dem gebricht es nie an Stoff. Jede Nacht kommt er mit etwas Neuem. Doch der Kern der Handlung ist jedes Mal derselbe. Ich bin in der Klemme. Erich Fromm war sein Leben lang der Frage auf der Spur, wer ist der Mensch? Was ist sein Wesen? Wessen ist er fähig? Was in ihm ist unentdeckt? Erich Fromm beschreibt den Traum als die Sprache des universalen Menschen. Sie war immer und überall da und wird immer und überall da sein. Denn jeder Mensch träumt. Wir alle glauben, dass wir nur eine Sprache sprechen, das, was wir unsere Muttersprache nennen, also zum Beispiel Deutsch. Und dann vielleicht sprechen wir noch einige Fremdsprachen, Französisch, Englisch, Italienisch. Und das sind halt die Sprachen, die wir sprechen. Wir vergessen aber sehr leicht, dass wir alle noch eine andere Sprache sprechen, nämlich die Sprache der Träume. Diese Sprache ist eine sehr merkwürdige Sprache. Es ist eine universelle Sprache, die gesprochen wird und gesprochen wurde zu allen Zeiten in der menschlichen Geschichte und in allen Kulturen. Die Traumsprache eines Primitiven, die Traumsprache vom Pharao in der Bibel, die Traumsprache eines Einwohners von Stuttgart oder von New York, ist fast ganz genau dieselbe. Wir sprechen diese Sprache in der Tat jede Nacht. Wir träumen jede Nacht, obwohl wir meistens vergessen, was wir geträumt haben und deshalb meinen, wir hätten nicht geträumt. Was sind nun die Eigenarten dieser Traumsprache? Zunächst einmal ist es, wie ich schon gesagt habe, eine Nachtsprache, eine Schlafsprache. Es ist, als ob wir Französisch nur in der Nacht sprechen könnten und am Tag verstehen wir kein Wort. Eine sehr merkwürdige Sprache. Es ist zweitens eine Symbolsprache. Nun, was heißt eine Symbolsprache? Ganz kurz gesagt können wir sagen, dass die Sprache in konkreter Form mit Bezug auf sinnliche, fast greifbare, sehbare Dinge innere Erlebnisse ausdrückt, dass das Äußere für etwas Inneres steht, das Ding für ein Erlebnis. Das ist ja genauso in der Dichtung. Wenn ein Dichter sagen würde, die rote Rose macht mein Herz warm, dann meint ja niemand, dass die Temperatur steigt, sondern er bezieht sich damit auf ein Gefühl, auf ein Erlebnis, was er ausdrückt in der Form eines konkreten physischen Ablaufs. Vielleicht kann ich Ihnen ein Beispiel geben von einem sehr interessanten Traum, den Freud selbst geträumt hat. Das ist der Traum vom Herbarium. Er ist sehr kurz. Freud träumte einmal, dass er ein Herbarium hat und das vor sich aufgeschlagen sieht, und in dem Herbarium ist eine getrocknete Blume. Das ist alles. Er hat dazu einige Einfälle. Und das ist, diese Blume ist die Lieblingsblume seiner Frau. Und seine Frau beklagte sich öfters, dass er ihr nie Blumen bringt. Gleichzeitig aber hat auch diese Blume etwas zu tun mit dem Kokain, das er fast zur gleichen Zeit wie der Entdecker des Kokains entdeckt hatte für medizinische Zwecke. Das ist ein einfaches Symbol, die Blume in dem Herbarium. Nun, was bedeutet das? Das bedeutet sehr viel. Tatsächlich sagt es uns etwas aus über einen der wesentlichsten Züge in Freuds Persönlichkeit. Die Blume ist ein Symbol des Lebens, der Liebe, wenn Sie so wollen, auch der Sexualität, des Lebendigen, des Erotischen, des Wachsenden. Aber die Blume im Herbarium ist eine vertrocknete Blume, die nur einen ganz anderen Zweck noch hat, nämlich den der wissenschaftlichen Inspektion. Sie wird untersucht als Gegenstand der Wissenschaft, aber nicht mehr erlebt als etwas Blühendes, Lebendiges. Nun, wenn Sie sich Freuds Haltung zur Liebe und zur Sexualität ansehen, dann sehen Sie tatsächlich, nicht nur offenbar hat er sie zum Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung gemacht, es ist tatsächlich sein Hauptwerk, sein Hauptgedanke, aber tatsächlich war er auch im Leben eher ein etwas brüder, scheuer Mann, der noch mit in den Anfang 40ern einmal einem Freunde schrieb, es überrascht mich doch sehr, dass ich gestern eine Frau sah, die ich attraktiv fand. Das ist nur als Beispiel der Haltung, der Erlebnishaltung von Freud in einem Alter, wo die meisten Männer darüber nicht so erstaunt wären. Nun, hier sehen Sie ein Symbol wie in einem Gedicht und Sie sehen in diesem kurzen Symbol, das nur drei Worte bedarf, um es zu beschreiben, sehen Sie tatsächlich eine Beschreibung eines ganz wesentlichen Zugs in der Persönlichkeit und im Werk von Freud, über das man Seiten schreiben muss, um das genau auszudrücken und auch immer noch nicht so präzis, wie was dieser kurze Traum ausdrückt in seiner symbolischen Sprache. Ein dritter Zug der Traumsprache ist, dass wir im Traum viel mehr über andere und über uns wissen, als wir im Wachsein uns bewusst sind. Wir sind, und ich komme darauf gleich zurück, im Traum zwar in vieler Weise irrationaler, aber in vieler Weise auch viel weiser, viel einsichtsvoller, als wir im Wachsein sind. Und Sie sehen ja auch an diesem Beispiel von Freud. Freud war sich dieses Zuges von ihm selbst wohl kaum bewusst, wie man aus seiner eigenen Selbstanalyse oder von dem, was er darüber veröffentlicht hat, sehen kann. Aber in seinem Traum war er sich dessen voll bewusst, diese zwiespältige, doppelwertige Stellung zu dem, was die Blume symbolisiert. Damit hängt zusammen ein weiterer Zug der Traumsprache, der gar nicht genügend gewürdigt worden ist in dem, was über Träume gesagt wird. Und das ist die Tatsache, dass die meisten Menschen, ich sage die meisten, wir haben ja keine Statistik darüber, so sollte ich vielleicht vorsichtiger sagen, viele Menschen, oder ich sollte vielleicht sagen, die meisten Menschen, die ich in der analytischen Praxis gesehen habe, im Traum in einer Weise schöpferisch und kreativ sind, wie sie sich das, wenn man so sagen will, im Wachleben nicht träumen ließen. Im Traum werden sie die Schöpfer von Kurzgeschichten, von Gedichten, von Mythen, dieselben Menschen, die im Wachzustand nichts von dem auch mit der größten Mühe zustande bringen würden. Wie viele Träume habe ich gehört, die man wörtlich veröffentlichen könnte, und die es aufnehmen könnten mit mancher Kurzgeschichte von Kafka. Und doch, wenn derselbe Mensch wach ist und man wollte ihm sagen, ja, schreib doch mal eine Kurzgeschichte wie Kafka, dann würde er einen ansehen, als ob man verrückt ist und sicherlich, es würde unmöglich für ihn sein, es zu tun. Im Traum ist der Mensch ein Dichter, ein Künstler, derselbe Mensch, der im Wachsein alle diese Fähigkeiten verloren hat. Ja, man könnte sogar vielleicht einen schöpferischen Künstler dadurch definieren, dass man sagen kann, es ist ein Mensch, der schöpferisch ist, ohne zu schlafen. Das heißt, der im Wachsein schöpferisch ist. Am Tage spricht der Mensch einer bestimmten Kultur. Was wir am Tage sagen, das hängt sehr davon ab, wann und wo wir geboren sind. Ein primitiver Neger in Afrika, der einem Jägerstamm angehört, der spricht über andere Dinge in anderen Kategorien als ein moderner Mensch und so weiter. Das versteht sich ja von selbst. Was wir sprechen, hängt von der Kultur ab, ist sehr sozial bedingt. Im Traum aber sprechen wir eine universelle Sprache. Und so kann man sagen, ganz allgemein gesprochen, die Sprache, die wir sprechen, die wir also als unsere Muttersprache oder als eine Fremdsprache ansehen, ist immer noch eine gesellschaftlich bedingte Sprache. Die Traumsprache ist eine universelle Sprache oder, wenn Sie so sagen wollen, die Traumsprache ist die Menschheitssprache. Wie erklären wir nun diese Eigenschaften? Und da muss ich auf etwas eingehen, was vielleicht kompliziert erscheint, aber in Wirklichkeit doch recht einfach ist, nämlich auf den Unterschied zwischen Wachsein und Schlafen. Wir leben ja zwei Existenzformen, die uns so selbstverständlich sind, dass wir es oft gar nicht bewusst bemerken, nämlich einen Teil unseres Lebens sind wir wach und einen anderen Teil unseres Lebens schlafen wir. Natürlich. Was heißt das aber, wir sind wach? Wenn wir wach sind, sind wir in einem Zustand, wo wir für unser Leben sorgen müssen. Wir müssen arbeiten, wir müssen das erwerben, was wir brauchen, um leben zu können und manchmal auch etwas mehr noch und leider auch manchmal weniger. Und wir müssen uns verteidigen gegen Angriffe und so weiter. Das hat Folgen für unsere Handlungen und es hat Folgen für unser Denken. Für unsere Handlungen natürlich. Wir müssen uns einordnen. Wir müssen uns so verhalten, wie es die Gesellschaft, in der wir leben, erwartet, damit wir produzieren können, damit wir arbeiten können. Aber was wichtiger ist, das hat auch einen großen Einfluss auf unser Denken, auf die Kategorien unseres Denkens und auf unser Fühlen. Am Tage müssen wir die Dinge so sehen, wie wir sie sehen müssen, um sie zu manipulieren, um mit ihnen umzugehen, um sie zu benutzen, um etwas mit ihnen zu machen. Wir müssen die Welt sehen vom Standpunkt, so kann man wohl sagen, der Objektivität, so wie sie ist. Aber das ist kein philosophisches Problem, so wie sie ist, so wie ich es hier meine, sondern so wie sie ist, wenn wir sie benutzen wollen. Wir müssen auch vernünftig denken. Und vernünftig heißt hier, so wie die anderen. So, dass die anderen uns verstehen, aber auch so, dass die anderen uns mögen und nicht denken, das ist ja ein ganz abwegiger oder verrückter Mensch. So denken wir und fühlen wir, was der gesunde Menschenverstand und man kann ja auch sagen, das sogenannte gesunde Gefühl uns vorschreiben. Wir denken und fühlen, dass wir alle unsere Eltern lieben, in gewissen Gesellschaftsschichten auch unsere Großeltern, Tanten und so weiter, das ist nicht mehr so modern, dass die Eltern und alle Autoritäten das Beste wollen nicht nur, sondern auch das Beste wissen und tun und was der Dinge mehr sind. Wir fühlen uns glücklich oder heiter, wenn der Anlass das gebietet und traurig, wenn der Anlass es anders gebietet, obwohl in Wirklichkeit manchmal wir gar nichts fühlen, sondern nur denken, dass wir es fühlen, weil wir ein fröhliches oder ein trauriges Gesicht aufsetzen. Und wir denken nicht, was absurd erscheint, was nichts sein kann, weil es nichts sein darf. Das schönste Beispiel dafür haben Sie ja in dem schönen Märchen von Andersen von den Kleidern des Kaisers. Der Kaiser ist nackt, alle Erwachsenen denken, er hat wunderbare Kleider an, weil man das ja erwartet. Nur der kleine Junge sieht, er hat gar keine Kleider an, weil sein Denken noch nicht so geformt ist, wie das Wachdenken der meisten Menschen sein muss. Wir tun, denken und fühlen, was man von uns erwartet, im Großen und Ganzen, wenn wir wach sind. Wir können sagen, dass viele Menschen zum Schöpferischen fähig sind, aber am Tage so sehr unter dem Druck der Gesellschaft, des, was Heidegger das Mann nennt, des gesunden Menschenverstandes und so weiter stehen, dass sie nicht wagen, sie selbst zu sein und deshalb auch nicht wagen, etwas selbst zu schaffen. In der Tat ein trauriger Kommentar zu unserer Gesellschaft und zur meisten Gesellschaft, die nicht erlaubt, dem Menschen die schöpferischen Qualitäten, die er hat, auszudrücken. Ein Wort zum Schluss. Im Traum machen wir uns selbst eine Mitteilung. Wie einmal der Talmud gesagt hat, ein ungedeuteter Traum ist wie ein nicht geöffneter Brief. In Wirklichkeit ist das Wort deuten sogar noch nicht einmal richtig. Man braucht den Traum gar nicht zu deuten, da ist gar nichts zu deuten. So wenig wie man Chinesisch oder Italienisch deutet, wenn man die Sprache lernt. Es ist eine Sprache, die man lernt, die ihre eigene Grammatik hat, die ihre eigenen Formen hat, eine Sprache, die das Erleben ausdrückt und die nicht dient der Beschreibung von Tatsachen. Es ist sehr leicht möglich, die Traumsprache zu lernen. Dazu muss man nicht Psychoanalytiker werden. Man kann die schon in der Schule lernen, zur selben Zeit, wo man Fremdsprachen lernt. Und ich glaube, wenn man beginnen würde, die Traumsprache zu lernen, dann würde das sehr große Vorteile haben. Denn einmal wissen wir mehr über uns und mehr über andere, wenn wir unsere Träume verstehen. Nun, ich sage, das kann Vorteile haben. Es ist Ihnen ja klar, dass es auch große Nachteile haben kann. Denn im Allgemeinen wollen wir ja gar nicht so viel über uns wissen oder über andere. Es stört uns nur. Aber doch leben wir reicher, lebendiger, stärker, je mehr wir über uns wissen und je weniger Illusionen wir über andere haben. Und zweitens, wenn wir die Traumsprache verstehen, kommen wir etwas weg von der einseitigen intellektuellen Orientierung, die gerade heute in der modernen Welt die der meisten Menschen ist. Wir denken nicht nur intellektuell, sondern wir verstehen die Differenziertheit der Gefühle. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Die Traumsprache kann uns das lehren. Und wenn ich mich so ausdrücken darf, im Träumen können wir zu Dichtern werden. Über die Liebe zum Leben war das Thema mit und über Erich Fromm. Sein langjähriger Besucher und Gesprächspartner Hans-Jürgen Schulz war zuständig für die Auswahl sowie für die verbindenden Texte. Erich Fromm wurde am 23. März 1900 in Frankfurt am Main geboren. Er starb am 18. März 1980 im Tessin. Seine Bücher erscheinen sowohl als Gesamtausgabe wie auch in Einzelschriften in der Deutschen Verlagsanstalt sowie im Deutschen Taschenbuchverlag. Die Radiotexte, die Sie in dieser Sendung hören konnten, sind auch enthalten in einem DTV-Band. Er trägt den Titel, der auch Titel dieser Sendung war, Über die Liebe zum Leben. Die kommentierenden Texte präsentierte Dieter Mann, Ton Bernd Friebel, Regie Rita Höhne, Redaktion Monika Künzel.